Thema ist mal Konsum und Kapital. Und der Einladungstext hat eigentlich die ins Auge stechende erste Absurdität unserer Wirtschaftsweise ja schon aufgespießt. Ich zitiere das nochmal aus der Zeitung, es ist alles total aktuell, weil die Weihnachtszeit ist ja eigentlich sowieso für das Thema Konsum eine total beliebte. Weihnachten ist die große Phase des Konsums im Jahr. Die Konsumtempel sind voll, die Konsummeilen erstrahlen im Lichterglanz und die Händler warten auf Kunden. Und die kommen nicht. Also das Weihnachtsgeschäft, der Auftakt ist ganz schlecht, hört man hier. Die sind irgendwie 1,9% unter dem letzten Jahr. Und ein Mensch, das ist der Chef des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels, klagt, die Verteuerung von Nahrung und Energie dürfte dazu führen, dass der private Konsum im vierten Quartal kaum steigt. Rubisch heißt er. Und nennt es gleich eine Gefahr für die Konjunktur. Ja, ist ja auch so, stimmt ja auch. Nur diese Perversion, dass alles auf dem Kopf steht, ist bei uns einfach dermaßen selbstverständlich und normal. Dieses Argument, blöd, der Konsum ist zu niedrig für die Wirtschaft. Der Konsum ist zu klein für die Konjunktur. Kein Mensch auf der Welt kann sich vorstellen, dass für was anders produziert wird als für den Konsum. Auch die Volkswirtschaftslehre denkt nicht anders. Auch die ist letztlich der Meinung, alle Produktion ist zur Versorgung der Bevölkerung mit nützlichen Dingen da. Aber wenn man auf die Wirtschaft und ihre eigenen Interpretationen und in die Tageszeitung schaut, sieht man das Gegenteil. Nicht die Wirtschaft ist für den Konsum da, sondern der Konsum ist für die Wirtschaft da. Der Konsum ist nötig, erforderlich dafür, dass es mit dem Produzieren immer weitergeht. Also nicht, es muss produziert werden, weil wir was konsumieren wollen, sondern es muss konsumiert werden, damit wir weiter produzieren können. Man muss ja auch sagen, und auch in dieser Gesellschaft, auch in der freien Marktwirtschaft, wird ja tatsächlich lauter nützliches Zeug hergestellt, mit dem man gar nichts anderes machen kann, als es zu konsumieren. Tische, Getränke, Essen, Häuser, Wohnungen und so weiter und so weiter. Lauter Zeug, das man letzten Endes nur konsumieren kann. Und auch die Produktionsmittel, wenn man mal an die Gebrauchswertseite des Produzierens denkt, auch die Produktionsmittel, naja, das ist halt eine Vorstufe, damit dann in letzter Instanz immer wieder bloß Gebrauchsartikel rauskommen. Sie werden auch bei uns produziert, aber eben offensichtlich nicht zu dem Zweck, dass dann einfach konsumiert wird. Sonst wäre es doch kein Problem. Was man produziert hat, kann man dann konsumieren. Null Problem. Dass wir jetzt das Problem kennen, Produktion kann nicht weitergehen, weil der Konsum nicht nachkommt. Zeigt ja auf, macht deutlich, dass zwar Konsumartikel produziert werden, aber offensichtlich nicht einfach dafür, dass dann konsumiert wird. Da muss es ein Hindernis geben, eine Schranke. Naja, und man weiß ja auch, es wird nicht einfach konsumiert, was produziert worden ist, sondern es wird verkauft, was produziert worden ist. Die Leute müssen Geld haben, um es zu kaufen. Und das Geld ist wichtig, damit es zurückkommt zum Unternehmen, das das Geld vorgestreckt hat, damit es zurückkommt und wieder als Kapital erscheint und nicht bloß überhaupt wiederkommt, sondern mit einem Gewinn wiederkommt. Und für diesen Zweck ist offenbar der Konsum zu klein. Konsum hat die Aufgabe, Marx Worten, Konsum hat die Aufgabe, das Warenkapital, also die vom Kapital produzierten Waren, in denen jetzt der Kapitalwert drinsteckt, das Warenkapital wieder in Geld zu verwandeln, für die Firmen den Gewinn zu realisieren, damit sie den Vorschuss wieder zurückhaben und ihn wieder investieren können und mit dem Produzieren wieder weitermachen können auf größerer Stufenleiter. ist ein erster Schluss schon mal fällig. In dieser Gesellschaft findet ganz offensichtlich der Lebensprozess der Gesellschaft, das Produzieren und Konsumieren statt. Den gibt es, sonst würde jede Gesellschaft verrecken, wenn sie das Arbeiten und das Produzieren und das Konsumieren einstellen würde. Also die gibt es bloß, weil produziert und konsumiert wird, ganz klar. Findet auch in dieser Gesellschaft statt. In dieser Gesellschaft wird dieser Lebensprozess der Gesellschaft, bei Marx heißt es, der Stoffwechsel mit der Natur. Man muss Naturprodukte zurechtmachen, damit man sie konsumieren kann, dann konsumiert man sie. Dann haben die Menschen einer Gesellschaft den Lebensprozess bewältigt, sie kriegen die Kalorien rein und dann leben sie weiter. Diesen Stoffwechsel mit der Natur, der findet natürlich hierzulande statt, wie in jeder anderen Gesellschaft auch, aber er ist instrumentalisiert worden für einen anderen Zweck. Er findet nicht statt, damit er stattfindet, sondern der ganze Lebensprozess der Gesellschaft wird instrumentalisiert für einen anderen Zweck und der heißt in erster Fassung mal, damit das Produzieren weitergeht. Das klingt so wie Produktion um der Produktion willen. Ein absurder Selbstzweck. Und so inhaltslos wie Produktion um der Produktion willen, damit das Produzieren immer weitergeht, so inhaltslos ist es ja auch wieder gar nicht. Das Produzieren hat ja einen Zweck. Und der Zweck heißt, mit einem vorgeschossenen Kapital einen Gewinn machen. Das ist natürlich jedermann bekannt. Bloß verbildet, wie man heutzutage ist, hält man das für einen raffinierten Umweg zum Konsum. Man meint, es wäre bloß ein Trick, um die Konsumsmöglichkeiten zu verbessern. Es ist aber erstmal ein ganz anderer Zweck. Gewinne machen, Geld machen, ja? Make money ist der Zweck des Wirtschaftens. Und mit diesem Zweck, und für diesen Zweck wird der Bedarf der Menschen nach Konsumartikeln benutzt. Und wenn es gelingt, die Operation, dann hat derjenige, der Konsumartikel produziert und verkauft, hinterher Geld gewonnen. Was hat er eigentlich? Er hat das allgemeine Zugriffsmittel in der Hand. Er hat gesellschaftliche Macht erzeugt, mit der er über alles Produzierte und, wir wissen es ja auch, und nicht bloß über alles Produzierte, sondern auch über die Potenzen der Produktion, über die Arbeit anderer Leute, Macht ausüben kann. Wenn er Geld in der Hand hat, hat er gesellschaftliche Macht als Ding in der Hand und übt Macht aus über das, was andere produziert haben und über ihr Arbeiten selbst. Und lustigerweise damit, mit dem Geld hat man das einzige Bedürfnis in der ganzen Welt der Bedürfnisse, das wirklich maßlos ist. Jedes andere Bedürfnis hat sein Maß. Es gibt Leute, die wollen viel saufen, es gibt Leute, die wollen nicht so viel. Aber endlos viel will keiner. Es gibt Leute, die wollen mehr als einen Fernseher in der Wohnung stehen haben. Aber endlos viel Fernseher im Wohnzimmer, das will niemand. Und so weiter und so weiter. Die Bedürfnisse der Menschen sind nicht endlos. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Aber Geld ist das Bedürfnis nach Geld ist eins. Davon kann man nie zu viel haben. Da ist mehr immer mehr. Bei allem anderen wird mehr irgendwann störend, wird mehr irgendwann hinderlich, ein Plunder, der in der Wohnung rumsteht. Beim Geld ist es anders. Da ist mehr immer mehr. Und dieser Zweck, Geld machen, der ist der Inhalt des endlosen Produzierens und Verkaufens, damit man wieder Geld hat, damit man es wieder reinsteckt, damit man wieder produziert, damit man wieder verkauft, damit man es wieder reinsteckt. Der scheinbar sinnlose Zirkel des immer wieder Reinsteckens folgt dem Zweck, gesellschaftliche Macht in Form dieses Dings, mit dem man über alles verfügen kann, zu akkumulieren. Also für diesen Zweck wird das Konsumbedürfnis der Gesellschaft benutzt, in Dienst genommen. Und jetzt haben wir eine erste Auflösung von der komischen Situation, von dieser Perversion. Es wird nicht produziert, damit konsumiert werden kann, sondern es muss konsumiert werden, damit das Produzieren weitergeht. Könnte man sagen, na gut, ist ein komischer Kreislauf. Komischer Kreislauf. Es wird konsumiert, nein, es wird produziert und dann muss halt konsumiert werden, und weil das verknüpft ist mit der Produktion, muss halt konsumiert werden, damit das Produzieren weitergehen kann. Aber da können wir sagen, na gut, und wenn die auf Teufel komm raus produzieren wollen, müssen sie halt auch auf Teufel komm raus konsumieren, wo ist das Problem? Wenn immer zu produziert werden soll, immer weiter, immer mehr, immer zu und so weiter, bitte, warum nicht? Dann muss halt auch immer mehr konsumiert werden. Bitte, sollen sie halt. Aber wir stehen ja vor einem Rätsel, wir stehen vor dem Rätsel. Für das Bedürfnis des Wachstums der Produktion ist die Konsumtion immer zu gering. Mein Zitat von Anfang, der private Konsum kommt nicht nach. Die Schlappheit des privaten Konsums bedroht die Konjunktur. Also wo kommt jetzt das Merkwürdige her, wenn es schon so ist, es soll immer mehr produziert werden, damit immer mehr Geld gemacht wird, dann muss halt auch immer mehr konsumiert werden, und das soll man halt immer mehr konsumieren, dann kann man auch immer mehr produzieren, wenn wir schon in der komischen Welt leben. Wo kommt also jetzt das her, dass der Konsum immer hinter den Bedürfnissen der Produktion zurückbleibt? Mal einen kleinen Ausflug aus dem Gedankengang, einen kleinen Exkurs. Es muss einem auffallen, wenn eine Gesellschaft an so einem komischen Problem leidet, immerzu kommt der Konsum den Bedürfnissen der Produktion nicht hinterher. Muss man sagen, diese Gesellschaft hat alle Formen ursprünglicher Not hinter sich gelassen. Ja, in früheren Gesellschaften gab es Hunger und Not, weil die Produktivkräfte nicht ausgereicht haben, weil es an irgendwas gefehlt hat, weil irgendwas mangelhaft gewesen ist. Missernten meinetwegen, dann war nicht genug da. Bei uns gibt es ein Problem, weil der Konsum der Produktion nicht nachkommt. Also produzieren könnten wir immer noch viel mehr, aber das Konsumieren klappt nicht so gut. In dieser Gesellschaft gibt es die Absurdität, dass Probleme entstehen, weil von der Seite der Produktion her eigentlich überhaupt keine Hindernisse mehr existieren. Es gibt keine Schranke dessen, dass das hergeschafft wird, was man braucht. Auf einmal gibt es eine Schranke dessen, dass nicht verbraucht wird, was man herrschafft. Auch da muss man sagen, wenn es um den Gebrauchswert, um die nützlichen Dinge ging, könnte einem doch wurscht sein, dann schmeißt man es halt weg, was übrig ist. Und in der nächsten Runde produziert man ein bisschen weniger, wenn schon zu viel hergeschafft worden ist, an Getreide meinetwegen oder an Kaffeebohnen oder an Benzin oder irgendwas. Nein, in unserer Gesellschaft gibt es ein ganz anderes Problem. Herschaffen könnte man immer mehr. Aber konsumieren kann man nicht mehr, nicht genug. Nicht genug für die Potenzen dessen, was man alles herschaffen kann. Also mit solchen Absurditäten sind wir konfrontiert, dass es bei uns, na gut, das kommt ja dann später noch, dass es bei uns Not und arme Leute gibt, aber auf der Basis, dass alles hergeschafft ist. Dass es keine Probleme der Vermehrung der Produkte gäbe, im Gegenteil. Also jetzt die Frage, warum kommt denn der blöde Konsum dem Produzieren immerzu nicht hinterher? Die erste und Hauptantwort heißt, weil große und eigentlich der größte Teil des Konsums von dem Teil der Bevölkerung bestritten wird, der von Lohn und Gehalt leben muss, von den abhängig Beschäftigten. Das sind halt die große Masse derer, die überhaupt irgendwelche Formen von Einkommen beziehen. Deswegen, der Konsum kommt nicht hinterher, weil die zu wenig verdienen, um das zu kaufen, was produziert worden ist. Das ist aber kein Zufall und kein Unfall, sondern das liegt im Zweck des ganzen Produzierens beschlossen. Schließlich soll ja produziert werden, um Gewinn zu machen. Also würden die abhängig Beschäftigten den ganzen Gegenwert ihrer Produktionsleistung als Lohn und Gehalt beziehen, dann könnten sie auch alles kaufen, was sie produziert haben, das ist klar. Wenn sie den ganzen Gegenwert ihrer produktiven Leistung als Lohn und Gehalt beziehen würden, können sie alles kaufen, was produziert worden ist, aber dann gäbe es ja keinen Gewinn. Weil für Gewinn produziert wird, ist es systematisch, selbstverständlich und notwendig, dass die breiten Massen der Bevölkerung immer relativ zu dem, was sie Produzenten sind, immer Unterkonsumenten sind. Und wie gesagt, das ist kein Zufall, sondern es ist notwendig, für den Zweck Gewinne zu machen, wird ihr überhaupt bloß produziert. Wo es nicht gelingt, aus der Lohnzahlung und der Arbeitsleistung, die sich bei der Zahlung von Lohn, mit der Zahlung von Lohn fürs Unternehmen aneignen lässt, wo es nicht gelingt, solche Arbeitsleistung zu organisieren, mit der Gewinne zu machen geht, findet die Produktion gleich überhaupt nicht statt. Also eine Produktion ohne Gewinn gibt es bei uns nicht oder gibt es bloß als Betriebsunfall. Sie wird sofort eingestellt oder reduziert, wenn mit ihr, mit der Produktion kein Gewinn zu machen ist. Also ist in jeder Produktion, die gelungen ist, ein Warenprodukt geschaffen, das natürlich die, die es produziert haben, nicht zum vollen Umfang zurückkaufen können. Daher, ich komme dann später nochmal darauf zu sprechen, über den Fortgang, daher ist jeder Unternehmer ein großer Anhänger der Massenkaufkraft. Bloß stiften will sie keiner. Die Löhne und Gehälter, die die verschiedenen Firmen, die kleinen und die großen, die Konzerne und die lokalen, die Gehälter, die sie auszahlen, sind alle furchtbar knapp kalkuliert. Beim Auszahlen ist jedes Unternehmen scharf drauf, die Arbeitskraft so billig zu kriegen, wie es geht, so wenig Leute zu beschäftigen wie möglich, die, die man bezahlt, so gut auszunutzen, wie es irgend geht, damit man möglichst wenig von ihnen beschäftigen und bezahlen muss. Nach der Seite also der Stiftung der Massenkaufkraft ist jeder Unternehmer knausrig bis dorthin aus. Nach der als Verkäufer wäre jeder Unternehmer ein großer Freund größerer Massenkaufkraft. Das ist der Grund, warum es dann Ökonomen gibt, die sagen, höhere Massenkaufkraft wäre doch gut für die Konjunktur. Und dann gibt es Gewerkschaften, die sagen, wir fordern Lohn, um, ja quasi selbstlos wie sie sind, diese Leute, wäre doch nicht wegen uns, aber für die Konjunktur. Wir fordern Lohn, damit die Massenkaufkraft gestärkt wird und das Wachstum in Deutschland ein besseres Fundament kriegt. Ja, so kann man Gewerkschafter reden hören. Aber es ist und bleibt eine grausame Illusion, es ist grundirrig zu glauben, die Unternehmer hätten ein Interesse an Massenkaufkraft in dem Sinn, dass sie es stiften wollten, dass sie diese stiften, dass sie diese herstellen wollten. Jeder Unternehmer will sie benutzen, aber keiner will sie stiften. Und ist ja auch ganz logisch. Denn erstmal ist jeder Arbeitnehmer, ist jeder Lohn Betriebskost. Jeder Lohn ist erstmal die negative Größe des Betriebszwecks. Jeder Lohn, der gezahlt wird, ist Unkost und schmälert den Gewinn. Und erst in zweiter Instanz ist der bezahlte Lohn dann wieder Kaufkraft. Man kann sich ganz einfach klar machen. In keinem Zweckmittelverhältnis der Welt, eben auch nicht im Verhältnis zwischen Lohn als Kost und Lohn als Kaufkraft, ist der das Subjekt der Lohnzahlung ist, der Unternehmer, so blöd, den Zweck zu opfern, damit das Mittel des Zwecks besser klappt. Ja, das tut keiner, das tut auch keiner beim Holzhacken. Keiner sagt, ich könnte es viel besser hacken, wenn es Wachs wäre. Sagen wir mal. Das kann er dann zwar prima hacken, aber dann kommt das Holz nicht raus, worauf es ankommt. Kein Mensch opfert nie in keinem Verhältnis der Welt Keiner opfert den Zweck, für den er ein Mittel einsetzt, zugunsten dessen, dass das Mittel besser dasteht. Das Mittel ist ja dann gar nicht mehr Mittel des Zwecks, wenn man den Zweck opfert fürs Mittel. Also das tut niemand. Insofern ist die ganze Hoffnung der Gewerkschaften, es ist zwar nach der Seite der Betriebswirtschaft hin eine Ausbeutungsgesellschaft. Nach der Seite der Betriebswirtschaft hin ist der Arbeiter die Unkost, ist der Arbeiter oder auch die Angestellten, also das macht ja gar keinen Unterschied. Die sind die Lohnkosten und die muss man niedrig halten. Aber wenn es ans Verkaufen geht, dann sind wir doch wieder eine große Gemeinschaft und sind alle darauf angewiesen, dass der Umsatz klappt. Sodass wir auf der Seite des Verkaufens ein gemeinschaftliches Interesse haben, der Unternehmer will verkaufen, der Arbeiter will viel kaufen können und dann sind sie wieder gemeinsam im Boot. Während sie beim Produzieren sind sie Gegner, beim Umsatz machen, beim Konsumieren und Verkaufen sitzen sie im selben Boot. So denkt man sich. Aber das ist völliger Blödsinn. Es ist ja wirklich eine absurde Idee zu sagen, alles, was die Ausbeutungsgesellschaft nach der Seite der Produktion hin den Leuten antut, können sie nach der Seite des Verkaufens wollen sie wieder rückgängig machen. Passiert auch gar nicht. Und es stimmt halt auch gar nicht, dass die Firmen wirklich auf Lohn und Gehalt als Kaufkraft in dem Sinn angewiesen wären, dass das Geschäft des Gewinnemachens bloß klappt, wenn die Beschäftigten zum Betrag ihres Wertprodukts den Wert auch wieder zurückkaufen können. Ich kann so sagen, wenn das der Fall wäre, dann hätten die Unternehmer das Ausbeuten lieber gar nicht angefangen. Wenn sie darauf angewiesen wären, dass die Arbeitskräfte, die breite Masse der Bevölkerung, die Lohn und Gehalt bezieht, wenn sie darauf angewiesen wären, dass die das Produkt, das sie herstellen, ihnen hinterher wieder abkaufen können, hätten sie nie mit dem Ausbeuten anfangen dürfen. Dann ging es nämlich nicht. Und zwar von allem Anfang an nicht. Müssten sie sie erst benutzen und dabei knapp halten und hinterher müssten sie ihnen das Geld wieder schenken, damit sie das kaufen können, was sie produziert haben. Na, wenn Sie alles, was Sie aus den Leuten rausholen, ihnen hinterher wieder schenken müssen, damit der Umsatz klappt, da ist das eine traurige Ausbeutung. Also da wird nichts draus. Es gibt das Argument, dass der Staat einen solchen Lohn einführen sollte. Also, das, klar, Unternehmer wollen es nicht machen, aber es gibt das Argument, dass der Staat das tun sollte, eben für die Massenkaufkraft. Es gibt immer wieder das Argument, der Staat sollte was für die Massenkaufkraft tun. Das gibt es immer wieder. Es gibt halt, Lafontaine ist so ein großer Anhänger von der Idee. Das stimmt halt nicht. Es ist halt irrig zu glauben, der Zweck des ganzen Ladens, den könnte man ruhig opfern, damit das Mittel davon klappt. Das stimmt halt nicht. Und jetzt kann ich ja mal weiterreden und sagen, und es ist ja auch ganz logisch, denn es kann ja wohl nicht sein, dass die marktwirtschaftlichen Unternehmen zum Umsatz ihrer Produkte im vollen Umfang auf die Kaufkraft derer, die sie knapp halten, angewiesen sind. Wie gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und es ist ja auch nicht so. Denn erst einmal heißt es ja, wenn sie die Leute knapp halten und dadurch die Unkosten die Betriebskosten senken, dann ist der Gewinn in pro Ware größer. Sie senken die Stückkosten, dann ist beim Verkauf der Gewinn pro Stück größer, wenn die Kosten kleiner sind. Bei einem gegebenen Marktpreis. Das heißt ja dann haben Sie das Geld, was die Leute nicht haben. Das Geld fällt ja als Kaufkraft nicht aus. Das Geld landet ja in den Taschen derer, die am Kapitaleinkommen beteiligt sind. Das kann jetzt der Unternehmer sein, das können verwandelte Formen des Kapitaleinkommens als Zins sein, das können sein, die Aktionäre großer Firmen kriegen was ab. Also die Kaufkraft wandert ja nicht in Orkus, wenn das Produkt produziert worden ist, sondern alles, was man an den Leuten spart, ist doch, und man spart doch nur deswegen, damit der Gewinn größer wird. Sodass also klar ist, was die Leute nicht kaufen können, existiert als Kaufkraft auf der Seite der Besitzenden. Existiert als Kaufkraft auf der Seite der Unternehmer und all der Anhängsel von ihnen. All der verwandelten Formen all der verwandelten Formen, die der Profit erfährt im Lauf seiner Aufteilung auf verschiedene Einsacker dieses Profits. Insofern gesagt, ist klar, dass es zu einer Ausbeutungsgesellschaft gehört, dass die arbeitende Bevölkerung ihr Produkt nicht zurückkaufen kann. Das ist ja gerade der Reichtum der Reichen. Also, was die arbeitende Bevölkerung nicht kaufen kann, können die Reichen kaufen. Insofern ist das erstmal der Mangel an Massenkaufkraft eine Sache, die verändert die Konkurrenzlage von Firmen. Also wenn wir, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben, die breite Masse ärmer wird. Ärmer in der Form, dass von den vielen Millionen, die arbeiten, einfach mehr Millionen arbeitslos geworden sind. Und gar keine Nachfrage mehr darstellt. Oder bloß per Sozialtransfers halt diese Minimalnachfrage. Oder dadurch, dass tatsächlich die Einkommen gesunken sind, dass die Löhne gesunken sind. Ich möchte schnell daran erinnern, obwohl es bloß ein Schlenker ist, wenn in einem Land um Mindestlohn gestritten wird, dann ist es ein Indiz, dass der Lohn im freien Fall sich befindet. Also dass ein Lohnniveau, das es irgendwann mal gegeben hat, einfach nicht mehr existiert. Dass der Lohn absinkt, wenn in der Politik gesagt wird, irgendwo muss man mal eine Untergrenze ziehen und dann drum gestritten wird, ob man es tut oder nicht, dann ist klar, die Löhne sinken total, sonst gibt es sowas nicht. Also, wenn das passiert, dann verändern sich die Konkurrenzbedingungen für Firmen. Soll heißen, zum Beispiel in der Autoindustrie, wer die mittleren Autos herstellt, stellt fest, das Verkaufen geht schlechter. Derweil gehen die Kleinwagen und die Touaregs und Cheyennes von Porsche besser. Porsche macht den größten Gewinn aller Zeiten. Der Luxuskonsum funktioniert. Der mittlere Konsum der normalen Leute schrumpft. Naja, dann werden halt die mittleren Autos schlechter verkauft. Dafür gibt es ein Wachstum des Kleinwagensegments und ein Wachstum dieser Panzer, die alle Reichen da gegenwärtig rumfahren. Es verändert sich. Mancher kann nicht mehr verkaufen, dafür kann ein anderer besser verkaufen. Also so einfach ist es nicht, dass die Massenkaufkraft, wenn die sinkt, dass dann quasi das Kapital leiden muss. Manche müssen leiden, da müssen sie halt ihre Produktpalette umstellen. Dennoch, die Klage, dass der Konsum immer hinter den Möglichkeiten der Produktion zurückbleibt, die gilt trotzdem. Denn, und das ist jetzt der letzte Punkt zu dem Themenkreis, während die breiten Massen Geld natürlich immer nur für Konsum ausgeben. Es gibt ja Nationalökonomen, die sagen, man müsste den Armen mehr Geld geben, da geht jeder Cent in Konsum. Ja, da merkt man, die können ja nichts zurücklegen, die haben einfach die brauchen das für Essen und für Heizen und für den Transport und was halt der Alltag so verlangt. Während wenn man den Reichen mehr Geld lässt, das wird ja überhaupt nicht ausgegeben, wandert nicht in den Konsum. Ja, warum? Weil die wirklich großen Einkommen, die sind überhaupt auf Konsum nicht angelegt. Da ist der Konsum der unwichtigste Posten drin. Ja, wenn wir an den deutschen Bankchef Ackermann denken, der verdient 115 Millionen im Jahr. Wendelin Wedeking von Porsche auch, oder mehr oder weniger, ist auch ganz wurscht. Es reicht ja schon ein Zehntel davon. Oder ein Hundertstel davon. Und es ist schon viel mehr, als ein normaler Mensch konsumieren kann. Also wer im Jahr 1,5 Millionen verfressen will, hat schon schwer zu tun. Insofern ist klar, dass Einkommen, das da erzielt wird, ist Einkommen, das von vornherein zur Kapitalbildung gedacht ist. Das ist Einkommen, das ist nicht auf Konsum berechnet, sondern das ist, diese Leute werden, wenn sie es nicht schon sind, Kapitalisten durchs Einkommen. Sie werden vermögende Menschen, die Geld überhaupt nur zum Investieren benutzen und nicht zum Verfressen. Und da gibt es jetzt aber wieder eine Schranke, die ist ganz anders geartet als die bei den armen Leuten. Die armen Leute können vieles nicht kaufen, was sie gern kaufen würden, weil ihr Geld nicht reicht. Die wirklich Reichen geben ihr Geld nicht aus als Konsum, da ist es viel zu viel dafür. Sie geben ihr Geld aber auch nicht aus nach Maßgabe dessen, was alles zu kaufen wäre, was es alles gäbe, was man kaufen könnte, sondern sie geben ihr Kapital aus als Kapitalisten. Also sie investieren ihr Kapital bloß, wenn sie glauben, damit lässt sich ein Gewinn machen in Zukunft. Sie geben ihr Geld bloß dann aus für Maschinen oder für andere Arbeitskräfte oder für Rohstoffe, wenn sie ein Produkt wissen, von dem sie sagen, das kann man in Zukunft mit Gewinn verkaufen. Da gibt es jetzt eine zweite Schranke und die Schranke besteht nicht drin, dass die das Geld nicht hätten. Es ist eine Schranke dessen, die haben keine Lust, das Geld auszugeben, wenn sie kein Vertrauen in die Erwartung haben, das kommt mit Plus zurück. So, und aus den beiden Gründen, weil die einen das Geld nicht haben, das sie ausgeben wollten, und weil die anderen Geld haben, es aber nicht nach Maßgabe dessen ausgeben, was andere Kapitalisten gern verkaufen würden, sondern es ausgeben nach Maßgabe dessen, was sie sich als Gewinnquelle kaufen wollen und es eben auch nicht ausgeben, wenn sie meinen, sie vertrauen gar nicht drauf, dass hier eine Gewinnquelle entsteht. Deswegen bleibt tatsächlich der Konsum immer hinter dem zurück, was Firmen gerne verkaufen wollen. Also aus einem doppelten Grund. Und nur in dem Sinn, dass in dieser Gesellschaft der Konsum tatsächlich nicht der Zweck ist, sondern das Mittel des Kapitalumschlags. Nur in dem Sinn gilt dieser berühmte Satz von dem Marx, dass der letzte Grund aller wirklichen Krisen die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen ist, gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft die Grenze dessen bilden würde, was man herstellen und konsumieren kann. Die Gesellschaft entwickelt die Produktivkräfte unbedingt, als ob die Gesellschaft alles konsumieren könnte, was hergestellt wird. Tatsächlich kann sie das nicht. Einerseits, weil die breiten Massen relativ zu der Produktion und den Produktionspotenzen, die es gibt, wirklich arme Menschen sind. Wirklich weit zurückbleiben hinter dem, was hergestellt wird. Und weil die anderen, die das Geld haben, es nur ausgeben, wenn sie meinen, sie geben es für eine erfolgversprechende Gewinnquelle aus. Also jetzt haben wir den Grund, warum das Verkaufen in dieser Gesellschaft ein größeres Problem ist als das Herstellen. Herstellen könnte man viel mehr, aber verkaufen kann man nicht mehr. Jetzt haben wir den Grund, warum alle Unternehmen in der komischen Situation sind, dass sie produzieren auf Teufel komm raus und dann ein Problem haben zu verkaufen. Dass also das Verkaufen, das an den Mann bringen, überhaupt eine extra wirtschaftliche Schwierigkeit ist. Ja, in einer Gesellschaft, wo es um den Konsum ging, da wäre die Produktion die Schwierigkeit. Und wenn es die Dinge mal gibt, ist kein Problem mehr, dann holt man sie sich ab. Dann ist es Konsumieren keine Kunst. In dieser Gesellschaft ist es umgekehrt. Das Produzieren ist keine Kunst, Da hat man immer genug Leute, die einem die Arbeit machen und genug Rohstoffe und Maschinen. Das ist alles nicht die Schwierigkeit. Schwierigkeit ist, dass man es, dann hat man die Sachen produziert und dann ist es schwierig, sie zu Geld zu machen. So, und da kommen jetzt alle Firmen und sind bemüht, die Massenkaufkraft, die sie nicht herstellen, nach Kräften zu nutzen. Jeder Unternehmer ist knauserig bei der Produktion der Massenkaufkraft und großzügig bei der Ausnutzung der Massenkaufkraft. Jeder versucht am liebsten, den größten Teil der Massenkaufkraft auf seine eigenen Mühlen zu lenken. Da treten sie in Konkurrenz zueinander und konkurrieren in derselben Branche, kauft meinen Schrott, nicht den seinen. Und zwischen den Branchen. Kauft euch Handys, verzichtet lieber auf anderes. Ja, und da hat der Marx, das ist auch ein Zitat, das mir gut gefällt, deswegen lese ich es vor, ist theoretisch kein Fortschritt gegenüber dem, was ich sage. Aber es ist auffällig, wie außerordentlich modern dieser alte Autor schon vor 150 Jahren gewesen ist. Der sagt dann eine nette Geschichte. Das Zitat ist aus diesem Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie. Da sagt er übrigens verlangt jeder Kapitalist zwar, dass seine Arbeiter sparen sollen, aber nur seine, weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehen. Beileibe nicht die übrige Welt der Arbeiter, denn sie stehen ihm als Konsumenten gegenüber. Trotz aller frommen Redensarten vom Sparen, sucht er daher alle Mittel auf, sie zum Konsum anzuspannen. Neue Reize seinen Waren zu geben, neue Bedürfnisse ihnen anzuschwatzen. Es ist gerade diese Seite des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, die ein wesentliches Zivilisationsmoment ist und worauf die historische Berechtigung, aber auch die gegenwärtige Macht des Kapitals beruht. Also ich wollte das Zitat erstmal haben, wegen jeder Kapitalist sagt seinen Leuten, seid sparsam, kommt mit weniger Geld aus, der Lohn ist zu hoch. Und allen anderen Arbeitern sagt jeder verkaufende Unternehmer, gebt euer Geld aus. Ansonsten zu diesem Punkt zivilisatorisches Element komme ich später nochmal zurück. Jetzt erst, die Unternehmen treten in Konkurrenz um den Verkauf ihrer Produkte beim Publikum. Und da will ich einen Fortschritt machen, einen Fortschritt von ganz reeller, die reellen Mittel dieser Konkurrenz fortschreitend zu immer höheren und absurderen. Welche sind die ganz reellen Mittel der Konkurrenz der Unternehmen um die Nachfrage? Welche sind die Mittel? Preis und Qualität. Wie kann man das Bedürfnis der Leute ausnutzen und auf die eigenen Mühlen lenken? Dadurch, dass man mit dem Preis wirbt oder mit der Qualität oder mit irgendeinem Mischverhältnis davon. Da muss ich bloß noch einen Satz schnell dazu sagen. Weil es darum geht, nicht die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern die Bedürfnisse für den Kapitalumschlag auszunutzen. Deswegen ist eines klar. Bedürfnisse, die sich dafür nicht ausnutzen lassen, bekommen gleich überhaupt kein Angebot gemacht. Also Bedürfnisse, die nicht mit Geld ausgestattet sind in dieser Gesellschaft. Bedürfnisse von armen Leuten, die nicht kaufen können, sind ökonomisch nicht existent. Ihnen wird gar kein Angebot gemacht. Nur Bedürfnisse, die zahlen können, kommen überhaupt in den Genuss, dass man um sie konkurriert. Und die nicht zahlen können, wird auch nicht konkurriert. Wie wird den Leuten jetzt ein Angebot gemacht? Sie bekommen angeboten, kauft was. Was eure Bedürfnisse befriedigt und was ihr bezahlen könnt. Darin steckt schon eine wichtige Beschränkung. Was ihr bezahlen könnt. Die allerwichtigsten Sachen werden der breiten Masse schon gleich gar nicht angeboten, denn die kann man nicht bezahlen. Zum Beispiel Existenzsicherheit gibt es einfach nicht zu kaufen. Und wenn man sagt, eine Versicherung gegen Armut zum Beispiel, könnte ja vielleicht geben, eine Versicherung gegen Armut. Aber eins ist klar, die Prämien, die da fällig werden, kann keiner bezahlen, der Lohn bezieht. Also es können vielleicht Manager bezahlen, die Prämien, die da fällig sind. Aber wer Lohn bezieht, kann die Prämie gegen Arbeitslosigkeit oder die Prämie gegen Armut nicht bezahlen. Und die Prämie gegen Arbeitslosigkeit, die er bezahlen kann, die kennt man ja. Das ist die, die er in die Arbeitslosenversicherung reinzahlt und die nach einem Jahr bei Hartz IV landet. Große, schöne, gut gelegene Häuser und so weiter, das alles zählt überhaupt nicht zu dem, worum konkurriert wird vor den normalen Leuten, weil das können die sowieso nicht kaufen. Alles andere wird ihnen angeboten. Und zwar in 1000 Abstufungen von Preis und Qualität. Das ist eine Geschichte, da kann ich vielleicht mal sagen, gut, ich mal langsam, immer war ich der Jüngste, inzwischen bin ich der Älteste wahrscheinlich, oder gehört zu den Alten im Raum, das war nicht schon immer so. Früher gab es einen Fleischer in der Stadt oder in der Straße und man konnte sich das Fleisch entweder kaufen oder man konnte es nicht kaufen. Die Armen konnten dann halt oft Fleisch nicht essen und dann haben sie halt einmal in der Woche Fleisch gegessen und einmal in der Woche irgendwas, wo Speck drin war und ansonsten gab es mehr Gemüse. Heute, Fleisch kann man zahlen als Lohnarbeiter, als Lohnabhängiger. Man kann Fleisch zahlen, aber es gibt Fleisch in der Qualität, wo immer wieder die Gammelfleischskandale aufkommen, bis hinauf zu dem Edelmetzger oder zu Karstadt im Untergeschoss mit Feinkost, was wirklich kein Mensch mehr bezahlen kann. Das heißt, natürlich können es welche bezahlen, sonst würden die es ja nicht anbieten. Es gibt die Butter, gibt es Premium-Qualität, mittlere Qualität und schon. Brot ist Grundnahrungsmittel. Es gibt es in Premium-Qualität, es gibt es in mittleren Qualitäten und es gibt es als Zeug, was man nicht essen mag. Glaubt ja nicht. Nudeln, Pasta, Nudeln. Du kannst Nudeln kaufen, da kostet die eine Firma, verlangt viermal so viel wie die andere. Alles gibt es abgestuft nach Kaufkraft, damit man auch den Geldbeutel der armen Leute noch ausnutzen kann. Auch die Kaufkraft derer, die ganz wenig bloß kaufen können, will man auf seine Mühlen lenken. Und dann macht man deren schwacher Kaufkraft auch ein Angebot. Halt mit schrottiger Ware. Kleiner Scherz am Rande, da lebt man in einer Gesellschaft, wo jeder sagt, dies ist eine Klassengesellschaft. Ne? Wird jeder sagen, nie, bestreiten wir, es gibt keine Klassen. Aber bei den Gebrauchsartikeln gibt es hochoffiziell verschiedene Klassen. Eben Premium-Qualität und alles und abgestuft immer weiter drunter. Vielleicht noch eine Geschichte an der Stelle. Es ist eine schöne Absurdität, die einem da zugemutet wird. Nämlich, die Unternehmen konkurrieren mit Preis und Qualität, sage ich. Ja, und da gilt im Großen und Ganzen, das Teurere ist das Bessere. Das stimmt schon auch. So ist es schon auch. Natürlich, jeder ist auf der Suche nach den Schnäppchen, wo der Preis klein und die Qualität groß ist, ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen ist es schon richtig. Was mehr kostet, ist dann auch in der Qualität besser. Und so mutet einem die Gesellschaft, weil man selber zu wenig Geld in der Tasche hat, einen dauernden irrationalen Vergleich von Preis und Qualität auf. Ein irrationaler Vergleich deswegen, weil wie viel schlechter ist eigentlich wie viel Preissenkung wert? Man ist dauernd genötigt, einen Kompromiss zu machen zwischen der Qualität, die man eigentlich will und dem Geld, das man ausgeben kann. Und hält es für das Normalste von der Welt, eben den Kompromiss zu machen und hält es für, das ist der quasi der rationale Konsument. Der sagt, kaufe ich lieber ein bisschen was Schlechtes, dafür kostet es ja auch weniger. Diesen Vergleich, wo wirklich in Wahrheit jeder Maßstab fehlt, ja, die etwas ungesündere Ernährung, wie viel weniger Geld darf sie kosten, dass sie ein guter Kauf ist? Sie ist doch nie ein guter Kauf. Ja, für den, der kein Geld hat, ist es eine Notwendigkeit. Aber man soll sich immer andersrum denken, wie das wäre ein raffiniertes Ausnutzen der Konkurrenz der Anbieter, indem man eben selber seinen, dem eigenen Geldbeutel entsprechenden Kompromiss zwischen Preis und Qualität macht. Das war jetzt die erste, die ganz praktische, rationelle, tatsächliche Ebene der Konkurrenz um die Kundschaft. Mit Preis und Qualität wird konkurriert. Ja, hat ja immer auch die Seite, ja klar, der besseren Kundschaft macht man ein besseres Angebot in der Ware und zieht ja dafür auch mehr Geld aus der Tasche. Die zweite Ebene steht unter dem Stichwort Werbung. Es bleibt nicht dabei, dass die Unternehmen mit Preis und Qualität konkurrieren, sondern sie treten in eine Kommunikation mit dem Konsumenten und bewerben ihre Ware. Vielleicht mal ein kleiner Schlenker an den Rand. Wer erinnert sich noch, wie man sich im Westen darüber lustig gemacht hat, dass die DDR und die Staaten des realen Sozialismus ihre Menschen immer mit Spruchbändern und Parolen an den Wänden ermuntert haben? Sie sollen, was ich sagen wir mal, stolz sein auf die Produktivitätssteigerung, die in den letzten Jahren erreicht worden ist, oder vorwärts zum 7. Fünfjahresplan oder vorwärts zum 31. Kongress der KPdSU oder was da halt immer an den Wänden gestanden ist. Das hat man quasi da sind die Menschen belästigt worden und da hat man sie indoktriniert und so weiter. Im Vergleich zu dem, wie die Werbung auf den Bürger im Westen eindrückt, wie die ganzen Städte nichts als Plakatwände für Waren sind, die irgendwer verkaufen will, war das ein Dreck. Das war nichts im Osten dagegen. Wie man bei uns berieselt wird, der Fernsehen ist ja auch bloß noch ein Vorwand, damit man Werbung schaut. Weißt du, die machen Unterhaltungsangebote, damit in den Lücken die Werbung kommt. Und nur wegen der Werbung gibt es das Unterhaltungsangebot, nicht andersrum. So, was ist jetzt Werbung? Werbung ist auch, da muss man auch die Ebenen sehr gut zerscheiden, weil es ist ein richtig schweres Feld. Werbung ist erstmal was ganz Primitives und eigentlich geht über den billigen Jakob überhaupt nicht hinaus. Laut schreien, auffällig sein und sagen, kauft meinen Schrott, nicht die schlechte Ware von nebenan. Erstmal, das ist das Normale der Werbung. Auffällig sein. Sich so ins Bewusstsein der Menschen drängen, dass sie gar nicht umhin können, dich wahrzunehmen. Dann aber jetzt Preis und Qualität nicht mehr als tatsächliche Geschichten, sondern Preis und Qualität als Argument. Jeder kennt es, weil er dauernd drüber stolpert. Ist euch schon aufgefallen? Jede Ware kostet nur. Als ob man eine Preisbenennung ohne das Wort nur überhaupt nicht mehr machen könnte. Ja, nur 19,95. Nur 95 Cent. Alles kostet nur. 99. Ja, das ist ja wurscht, das kommt ja nicht drauf. Nee. Was? Ja, die Spannung ist höher bei 99. Oh. Also ich habe 19,95 gesagt. Also 99 ist immer richtig, das stimmt ja auch. Dann, in dem nur steckt eine interessante Botschaft. Jeder Verkäufer bietet gerade der breiten Masse sein Produkt an, als es wäre billig. Es wäre saugünstig. Und jeder sagt, gib Geld aus, nämlich mir, auf die Weise sparst du. Also eine Dialektik. Ne? Geld ausgeben ist die beste Form des Sparens. Sie machen Sparwochen, Sparpreise, Sparangebote und so weiter. Alles Geld ausgeben ist Sparen. So wird argumentativ mit dem Preis konkurriert. Das ist jetzt nicht mehr, dass der Preis steht drauf und es gibt die Konkurrenz mit was kostet es und der Mensch muss halt schauen, ob er es bezahlen kann. Sondern das ist jetzt Preis als Argument. Und Preis als Argument hat es wirklich in sich. Denn schon gerade diese Formel Geiz ist geil. Ja, das ist ja Preis als Argument. Der Satz spielt eigentlich auf die Armut der Kundschaft an. Wer den Leuten immerzu anbietet, spare, wenn du bei mir kaufst, spare, indem du bei mir kaufst, ist eigentlich eine umfassende Botschaft, die Leute haben zu wenig Geld. Ihr Budget reicht nicht. Jeder, der spart, der anbietet, spare, indem du dein Geld mir gibst. Jeder, der spielt drauf an, uns ist schon klar, die Leute haben zu wenig Geld. Aber das ist nicht in der Form einer Kritik, sondern in der Form, und dein viel zu knappes Budget reicht viel weiter, wenn du es bei mir ausgibst. Also wie viel Bekenntnis zur Armut steckt in dem, dass andauernd den Leuten angeboten wird, beim Einkaufen zu sparen? Ein Riesenbekenntnis zur Armut steckt da drin. Und man weiß es doch auch, wer genug Geld hat, kauft sich die Ware, die ihn im Regal anlacht und schaut erst hinterher auf den Preis. Wer immerzu auf den Preis schaut und dreimal vergleicht, bis er kauft, der weiß schon, warum er das tun muss, weil halt sein Geld knapp ist. Ein ähnlicher Scherz. Aber da wird es dann wieder, dann wird es dann eine ganze Ecke absurder und lustiger, ist, wenn die Qualität zum Werbeargument wird. Qualität als Werbeargument heißt, meine Ware befriedigt dein Bedürfnis ganz toll. Wenn du meine Seife, meine Rasierklinge, meine Wurst kaufst, dann hast du was ganz Extras. Dann befriedigt es nicht nur das begrenzte Bedürfnis, die Stoppeln aus dem Gesicht zu machen oder die Hände sauber zu kriegen, sondern dann befriedigt es, das befriedigt dich. Es findet eine Überhöhung statt. Die Ware befriedigt nicht das begrenzte Bedürfnis, für das das nützliche Ding halt gut ist, sondern das Ding befriedigt dich, den ganzen Menschen. Es ist was, diese Ware zu nutzen, ist ein Genuss. Da kommt jetzt das Zeug daher, dass jede Menge Werbung geht über meistens Frauen, nein, nicht bloß, geht drüber, dass Konsumentinnen im Fernsehen auftreten oder Konsumenten und sagen, das gönne ich mir, das bin ich mir wert. Das gemeint ist dann, ich weiß was, irgendein Klopapier oder irgendwas halt. Irgendwas, das bin ich mir wert. Ja, der normalste Konsum, das braucht man halt, das Zeug, ist Luxus. Der normalste Schrott wird als Luxus und als Genuss und als Lebensgenuss aufgepeppt. Und man zeigt eben Konsumenten, die durch das Produkt nicht bloß den begrenzten Nutzen erzielen, auf den es gerade ankommt, sondern durch das Produkt ihr Leben ins Positive wenden. Sagen wir mal, ja. Verkauft einer Polstermöbel. In der Werbung Gemütlichkeit. Verkauft einer ein Haus. In der Werbung, er verkauft ein Zuhause. Ja, mit einer glücklichen Familie drin. Jedes Produkt wird mit dem Bild geglückten Lebens verknüpft. Und das ist auch die Stelle, wo die Rolle des Sex in der Werbung, oder wo der Sex in der Werbung seinen Platz hat. Mit nackten Weibern kannst du einfach alles verkaufen. Und es ist auch so, weiß auch jeder, steht auch in jeder Zeitung bei Gelegenheit. Ist wirklich, das ist nichts Besonderes, das ist einfach der normale Gang der Dinge. Warum? Weil Sex halt die Formel für Lebensglück, für geglücktes Leben ist. Und deswegen wird es auch, man kann ja auch sagen, richtig zum Symbol heruntergebracht. Also du kannst Rasierklingen verkaufen und dann streicht der Halbnackte halt dem Rasierten übers Kinn. Was sagst du? Will ich auch. Und so weiter, Unterwäsche, Autos. In Nürnberg ist kürzlich für die Einführung eines neuen Internetanschlusses. Irgendeine neue Internetfirma ist aufgetreten. Nackte Weiber, klar. Dann weiß man, was man braucht. Es ist wirklich absurd. Es wird einfach zum Symbol geglückten Lebens runtergebracht und das ist die Sache. Jetzt muss man darüber ein bisschen argumentieren, denn es gab einen, der lebt auch noch, der heißt Fritz Haug und lebt in Berlin und ist so ein Marx-Philosoph. Und der hat in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, hat er ein Buch geschrieben, das hieß Warenästhetik. Und da hat er sich schon ein bisschen lächerlich gemacht, jedenfalls meinem Urteil zufolge. Da hat er nämlich gesagt, die Werbung würde den Menschen betrügen. Er hatte das Thema, gewisse Unterhosen würden verkauft und die würden mit der Vorstellung sexuellen Lebensglücks verknüpft und er muss seine Leserschaft warnen, das stimmt gar nicht. Also er hat quasi den Aufklärer gespielt und sagt, so wirkt, die wirkt gar nicht so gut, die Unterhose, wie man gedacht hat. Oder wie die Werbung einem vorspielt. Jetzt muss man sagen, so blöd ist der Konsument nicht, dass die Leute wirklich glauben, ich kaufe die Unterhose und dann klappt das Vorhaben. So ist es nicht. Jeder kann die Werbung durchschauen und jeder durchschaut sie auch. Man kannte das früher mit dem weißen Riesen und wäscht noch weißer und reiner und so weiter. Man kannte das, alle Hausfrauen konnten lachen über die weiße Riesenwerbung. Aber ihren Dienst hat sie getan. Und natürlich kann jeder bei Rasierklingenkauf sagen, so eine schöne Nackte will ich auch an meinem Bart haben. Aber ich weiß schon, dass die Dreier-Rasierklinge das nicht bewirkt. Es gibt niemanden, der den Glauben aufsetzt. So ist es nicht. Funktionieren tut die Sache anders. Sie funktioniert so, dass sie die Leute auf was anspricht, auf das sie sowieso scharf sind. Der Mensch ist dauernd auf der Suche nach Lebensglück in den paar Formeln, die halt so existieren. Selbstverwirklichen, Familie, Sex oder Rasmonster sein. Also einen tollen Schlitten fahren. Die Leute sind dauernd auf der Suche nach Glück. Und das drückt selber noch eine kapitalistische Absurdität aus. Da will ich jetzt ein paar Takte drüber reden. Es ist nämlich nicht sehr vernünftig, sich auf die Suche zu begeben nach dem Bedürfnis oder nach dem Instrument der Bedürfnisbefriedigung, was mich als Menschen ganz zufriedenstellt. Es ist nicht sehr vernünftig, denn jedes Bedürfnis ist begrenzt und kaum ist die Befriedigung da, vergisst man es und wendet sich was noch am Neuen zu und dann interessiert das Neue und wenn das befriedigt ist, findet man wieder irgendwas, was einen interessiert. Bis man müde ist und dann schläft man. Die Totalbefriedigung stellt sich nicht ein und es gibt sie auch nicht. Und vernünftigerweise, es braucht sie auch nicht zu geben. Es soll sie auch gar nicht geben. Die Idee des Glücks ist eine Idee, die gehört zum kapitalistischen Individuum dazu, das sein Leben nämlich aufteilen muss in die Hälfte, und zwar die größere Hälfte des Lebens ist Minusleben. Die größere Hälfte des Lebens ist Aufwand. Welt der Arbeit. Da muss man sich antun, was erforderlich ist, um an die Kohle zu kommen. Da muss man parieren, da muss man dem Chef gehorchen, da muss man sich Arbeiten aufhalsen lassen, da muss man sich Vorwürfe gefallen lassen. Und genau dieser Mensch, der in der bürgerlichen Welt ein freies Subjekt ist, der sich zum Selbstzweck machen darf, hochoffiziell, der Privatsubjekt ist, verbringt den größeren Teil des wachen Tages in der Form des Minuslebens, in der Form des Aufwands. Und genau der, weil er das Leben als das größere Teil des Lebens als Minus auffassen muss und auffasst, sagt, wenn ich dann das Geld aber verdient habe und in der Tasche und dann kommt die Privatsphäre, dann will ich für alles entschädigt werden, was bei mir Aufwand war. Dann muss in der Privatsphäre all das stattfinden, was meine Lebensbilanz aus dem Minus ins Plus bringt. Was das Minusleben aus dem Arbeitsbereich in eine insgesamte Plusbilanz überführt. Mal nur um mich. Beim Kaufen suche ich die Objekte, die mich zufriedenstellen. Und dann konsumiere ich sie in der Privatsphäre und das ist die Sphäre des Glücks. So. Und weil den Blödsinn jeder macht, weil den Blödsinn jeder mitmacht, der nicht die Aufteilung des Lebens in Minusleben und Plusleben kritisiert. Wer das nicht kritisiert, ist scharf drauf, dass das Plusleben gelingt. Weil das jeder mitmacht. Deswegen kann man die Leute so leicht und so billig aufs Glück ansprechen. Und ihnen Produkte mit Formeln und Formen und Symbolen des Glücks einfach verknüpfen. Nicht, dass die Leute dann sagen würden, ich kaufe mir das Glück. Das nicht. Aber es ist eine schöne Vorstellung, die da erzeugt wird. Und für mehr, als dass man sich beim Kauf der Produkte, die man sowieso braucht, am Regal, am Warenregal im Laden, lieber an Nivea als an Florena erinnert. Für mehr soll es ja sowieso nicht gut sein. Also es ist wichtig, man kann keinen Menschen, der zum Beispiel nicht rauchen will, durch die perfekteste Raucherwerbung kannst du ihn nicht zum Rauchen verführen. Du kannst einen Menschen, der nicht Auto fahren will, durch die perfekteste Werbung nicht zum Autokauf verführen. Das geht überhaupt nicht. Die Werbung leistet bloß eins. Sie macht den Namen der Marke bekannt. Und es tut dadurch, einmal marktschreierisch, aber eben auch dadurch, dass diese Marke, dieses Produkt mit einer schönen Vorstellung verknüpft. Und wenn es für mehr nicht, wenn es mehr gar nicht leisten muss, als das, wenn man sich eins von den drei Produkten sowieso kaufen muss, das angeboten wird, dass man sich lieber an die Firma Nivea als an die andere Firma erinnert. Wenn es mehr gar nicht leisten muss, dann leistet es eben das. Als Konkurrenzmittel von Bayer gegen, ich weiß nicht, wie die anderen diesen Kosmetikhersteller heißen, als Konkurrenzmittel ist es gut genug. Kommt ein neuer Punkt. Im Bedürfnis, immer mehr verkaufen zu können, im Streben danach, immer mehr verkaufen zu können, im Streben danach, für die eigene Ware Kaufkraft zu kreieren oder die existente Kaufkraft aufs eigene Produkt zu ziehen und vom Produkt des Konkurrenten abzuziehen, bieten die Unternehmen nicht nur Waren an und bewerben sie, sondern sie bemühen sich auch immer neue Waren anzubieten, neue Bedürfnisse zu kreieren und den Menschen das Mittel dieses neuen Bedürfnisses zu verkaufen. Da muss man wieder einen Augenblick beiseite treten und sagen, gut, das ist jetzt die neue Überschrift. Kreation, Schaffung neuer Bedürfnisse. Da gibt es jetzt Kritiker, die sagen, das finden sie schlimmer am Kapitalismus, dass der immer neue Bedürfnisse kreiert. Dass er den Leuten immer neues Zeug einbläst, was sie brauchen würden, dabei ging es doch mit weniger auch. Dagegen muss man erstmal sagen, nein, das ist normal und selbstverständlich, dass es die Produktion ist, dass es die Ingenieure sind, die den Konsumenten sagen, was man für neue Gebrauchsseiten der Produkte und für neue Produkte überhaupt, was es da geben könnte und was man interessant finden könnte. Stellt euch vor, ihr lebt in der Ära, wo die Fernseher schwarz-weiß waren. Es kann nicht der Konsument sein, der sagt, wo bleibt die Farbe. Der Konsument vermisst den Farbfernseher auch nicht. Es muss den Farbfernseher geben, damit man sagt, jetzt will ich auch einen. Aber man kann nicht, wie gesagt, als Konsument sagen, ich will einen Farbfernseher, wo es gar keine gibt. Es muss die Abteilung der Herstellung sein. Die sagt so, das können wir jetzt auch herstellen und dann bietet man der Bevölkerung an und sagt, findet ihr es interessant, wollt ihr es. Es sind nicht die Autofahrer, die nach dem Airbag gerufen haben. Es ist die Industrie, die sagt, man kann dieses Mittel der verbesserten passiven Sicherheit ins Auto einbauen und wenn man es kann, soll man es. Es muss so sein, es ist in jeder Gesellschaft der Welt so, dass es die Hersteller sind, die den Leuten, die den Konsumenten neue Gebrauchsweisen der Produkte und überhaupt neue Produkte anbieten. Das ist nicht kritikabel, das ist in Ordnung und das ist, was der Marx vorhin gesagt hat, das ist das zivilisatorische Element, auch des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat die Bedürfnisse der Menschen enorm entwickelt. Unsere Urgroßväter haben noch viel, viel weniger Gebrauchsgegenstände gekannt. Das ist nicht für sich verwerflich. Was anders ist es, dass in dieser Gesellschaft die Bedürfnisse entwickelt werden, bloß zu dem einzigen Zweck, dass Gewinnunternehmen wieder was Neues verkaufen können. Das macht sich geltend in den Produkten, die da rauskommen. Denn es sind nämlich wirklich nur manchmal neue nützliche Sachen, manchmal sind es neue nützliche Eigenschaften und oft ist es einfach ein bisschen Klimbim außenrum. Und dafür, dass sich das Produkt von den Produkten der Konkurrenten unterscheidet, dafür, dass es anders aussieht als gestern, dass man also einen Grund produziert, kauft dieses Produkt nicht jenes. Und dafür reicht oft einfach ein bisschen Kosmetik am Produkt auch. Da muss es gar nicht anders sein. Es muss gar keine neuen Eigenschaften haben. Es ist also total vermischt in dieser Gesellschaft. Manchmal gibt es neue Eigenschaften und die will man dann auch irgendwann haben und es ist dann auch ein kleiner Fortschritt. Und oft gibt es einfach irgendeine andere Verpackung und irgendeine andere Farbe und irgendein anderes Design. Und dann ist das auch schon Grund genug, dass man das Neue braucht und das Alte nicht mehr. Oder jedenfalls, dass man das Produkt, wenn man eins braucht, das Produkt dieses Herstellers nimmt und nicht das Produkt jenes Herstellers. Also, werden dauernd neue Bedürfnisse kreiert, aber nur zu dem Zweck, sie auszunutzen als Kaufkraft. Das hat richtig System auf dem Sektor, der Mode heißt. Ja, ob das die Bedürfnisse der Menschen sind, dass man jeden Herbst die Farbe des letzten Jahres nicht mehr sehen kann, ist schon sehr die Frage. Nur das Bedürfnis, dass man wieder neue Pullover, wieder neue Hosenhemden und so weiter verkaufen kann, längst ehe die alten abgetragen sind oder schäbig geworden sind, sodass man sie nicht mehr haben möchte. Nur dieses Bedürfnis, wieder neu verkaufen zu können, hat die Geschichte aufgebracht, dass jährlich die Moden gewechselt werden und man jedem ansieht, ob er eigentlich zeitgemäß gekleidet ist oder ob er wieder hinterher ist. Und das Schönste, können wir ja noch sagen, na gut, Mode bei den Hemden und den Hosen und so weiter, ist es schon wirklich lange so. Auch da, Unsere Elterngeneration hat es nicht so gekannt. Die Leute haben einen, zwei, drei Anzüge gekauft und die haben lang gehalten und da war die Frage, ist der vom letzten Jahr oder vom vorletzten vollkommen unangemessen? Der war immer über ein Jahrzehnt alt. Also da war Mode noch nicht auf alle Sektoren ausgedehnt, noch nicht mal der Kleidung. Und heute ist Mode auf alle Sektoren aller Produkte ausgedehnt. Ein Auto ist heute ein Modeartikel. Ein Handy ist ein Modeartikel. Also im Sinn von, nach zwei Jahren sieht man sofort, das ist zu groß, das ist, hat das falsche Display und so zu. Alles ist ein Modeartikel und immer gibt es, schau, das ist doch das Richtige für dich, das ist jetzt was Neues, kauf das und so zu. Wie gesagt, man muss vorsichtig sein, die Leute kaufen nicht immer zu das neueste Handy, bloß weil die es anbieten. Es kommt ja bloß, denen kommt es ja bloß darauf an, wenn welche eins kaufen, dann soll es ihr sein. Also den Anbietern. Und für dieses Bedürfnis, die Mode ist da schon ein sehr schöner Einstiegspunkt, für dieses Bedürfnis hat die Industrie was entdeckt. Das war wirklich ein gewisser Hammer. Nämlich, sie hat entdeckt, dass man den Kunden überhaupt bei all seinen Artikeln einen zweiten Gebrauchswert anbieten kann. Alles, was sie kaufen, hat nicht nur den Nutzen, den es stiftet, sondern einen zweiten. Es ist das, was man mit dem Wort Statussymbol ausdrückt. Ein Auto fährt und transportiert, und da muss man schon zugeben, das Teurere ist das Bessere. Klappert nicht, fährt schneller und wenn man einen Unfall hat, ist man im teureren meistens sicherer aufgehoben als im billigeren. Das muss man schon zugeben erstmal. Aber dann kriegen die Leute gesagt und angeboten, zeichne dich durch dein Auto aus. Ja, inzwischen gibt es Autowerbung, die sagt, drück deine Persönlichkeit aus durch das Auto, das du kaufst. Das mag ja eine Persönlichkeit sein, die sich durch einen Autotyp auszeichnet. Aber bitte, der sportive Typ, der seriöse Typ, der unmittelbar protzen will, oder der Family Man, ja, immer gibt es das richtige Auto dafür. Und nicht einfach, das hat nicht einfach den Sinn, wenn du drei Kinder unterbringen musst, dann muss das Auto irgendwie ausschauen oder muss irgendwelche Eigenschaften haben, sondern du drückst aus, dass du so einer bist. Und alles geht jetzt dahin. Die Kleidung ist Ausdruck der Persönlichkeit, eben das Auto schon gleich. Unmittelbar Angeberei über den Leuten angeboten. Repräsentiere das, was du bist und erreicht hast. Ja? Wo gibt es sowas? Das gibt es nur in einer Gesellschaft, wo der Mensch dauernd auf dem Prüfstand steht, dauernd um Anerkennung ringen muss, weil sie durch die ökonomische Konkurrenz, in der er steht, praktisch dauernd bestritten wird. Sag mal, ich habe schon ein Problem damit. Ich bin überrascht gewesen jetzt mit dem Beitrag und habe aber genau denselben gestern auch gesagt gekriegt in Tübingen. ich bin irritiert, dass man überhaupt an der Stelle auf Religion kommt. Also erklär mir doch mal, was du meinst mit Religion, weil Religion kenne ich als, da gibt der Mensch zu, dass er ein Wurm ist und dass er was Kleines ist im Verhältnis zur Macht Gottes und so Zeug. Identität über die Werbung für sich selber zu wissen. Und das ist im Grunde nicht Status. Jeans, Wrangler. Ja. Das macht ja die Kultur. Der Kunst macht das ja genauso. So lieb ich es gesagt. Aber im Prinzip ist es ja schon recht alt, du hast sein Besitzen, seine Kleidung oder was auch immer, so seinen Status anzuzeigen. Ich denke, was Neues ist einfach der Status, den man in einer Klasse oder Schicht der Gesellschaft inne hat, dass er halt verschwimmt, sich und eine gute Nacht zu konsumieren ist und deswegen die Möglichkeit hat, durch Konsum von höheren Status anzeigenden Artikeln auch diesen höheren Status quasi einzunehmen oder darauf zu präsentieren und sich darauf stolz zu fühlen. Und damit natürlich umso besser Werbung gemacht werden kann, indem es halt vom wahren, sag mal, Status oder was auch immer das sein soll, abgekoppelt ist. Und deswegen Leute jetzt halt bereit sind, dafür extra Geld auszugeben für spezielle Produkte, die sowas präsentieren, dann zum Beispiel Essen zu sparen. Und damit halt, was ich meine, ist einfach die Identitätsstiftung. Werbung übernimmt auch die Identitätsstiftung. Das ist halt das Fatale heutzutage. Das ist nicht alleine wieder Suchtfaktor ist aufgrund von, also wenn man schon von Suchtfaktor spricht, von wegen Mangel und so weiter, Minus, Leben als Minus wahrnehmen, das ist ja auch, das geht ja viel tiefer, das geht ja darum, dass ich mich eigentlich insgesamt als Mensch als Minus wahrnehme. Das heißt, ich habe gar kein Verhältnis zu mir selber mehr. Und dann suche ich mir eben tatsächlich Symbole, meinetwegen auch Produkte, Formen, Farben, Begriffe, die mir das Gefühl geben, dass ich überhaupt existiere. Ja, weil überhaupt nicht immer fehlt. Da wird manchmal sagen, findest du das nicht ein wenig, sagen wir mal, versponnen? Bitte? Findest du das nicht ein bisschen versponnen? Ja. Jemand kauft sich eine Jeans, eine Markenjeans im Unterschied zu einer anderen und das tut er, damit er fühlt, dass er existiert. Ja, aber nicht, ich meine, da könnte er sich auch in den Finger beißen, das würde er auch fühlen. Nein, jeder, ja, weil ich würde das nicht so unterspielen. Ich sage mal, wenn ich mir ein Auto kaufe, beispielsweise, nur machen, ich entscheide mich für einen Mercedes. Ich kann nicht immer noch entscheiden, welche Klasse ich nur mal ich könnte mir aussuchen. Jeder hat diese Träume. Oder wenn er vorsteht, was für ein Auto würde ich mir kaufen, wenn ich mir das leisten könnte. Dann hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwie ein Modell im Kopf, jeder eine bestimmte Farbe von dem Auto im Kopf und jeder eine bestimmte Ausstattung möglicherweise im Kopf, wenn er dann Lust hat, sich ein Auto überhaupt zu kaufen. So, und das sagt aber wieder etwas aus über die eigene Persönlichkeit. Das ist genauso, wie wenn ich mir überlege, welche Musik finde ich eigentlich gut. Hat sie da hören können? Also sie sagt, sie kommt aus Spanien und sie sagt, da wäre es wirklich so, der Mensch muss ein Image haben und dazu muss man eben die teuersten Taschen haben und die teuersten Jeans und noch viel mehr als hier. So, sei es so. Was ist das? Ja, aber ihr dürft das jetzt nicht erstmal gleich als ein psychologisches Ding auffassen. Das ist eine Gesellschaft, in der In der Hand haben die Leute, die haben so wenig Distanz zu dem kapitalistischen Betrieb, in dem sie sind, dass sie das Bedürfnis zu zeigen, wie weit sie es gebracht haben. Dass sie welche sind, die erfolgreich sind, weil das ist ja der Kampf, der Lebenskampf, ob man erfolgreich ist, das ist die große Frage. Und das Zeigen, dass man erfolgreich ist, ist ja schon die Schwundstufe zum Erfolg. Ja? Der eine hat Erfolg, aber dass man beweist, dass man Erfolg hat, da bemüht sich ja noch mancher drum, der auch keinen hat. Aber dieses Anerkennung bei der Umwelt finden, indem man demonstriert, dass man selber ein erfolgreiches Konkurrenzindividuum ist. Ja, wodurch tut man das? Indem man zeigt, dass man Geld hat und ausgeben kann. Und das ist richtig primitiv, ja. Es gibt ja in anderen Fällen, es gibt ja auch noch andere Formen der Angeberei. Formen, dass man eben als was anderes sich präsentiert und angibt. Meinetwegen, früher haben wir mal die Zeiten, weil es die Philosophiestudenten alle schwarze Rollkragenpullover und schwarze Hosen angehabt und das war der Existenzialisten-Look. Gut, sowas gibt es auch, ja. Das war jetzt nicht, die demonstrieren nicht, was sie zahlen können, dass sie sich die teuersten Taschen kaufen können. Die demonstrieren was anderes, aber sie demonstrieren auch was. So, diesen Unsinn, dass man mit der eigenen Kleidung irgendeine Geisteshaltung vorträgt, dass man quasi immer seine Weltanschauung wie ein Wappen vor sich herträgt und dafür Anerkennung von der Umwelt einfordert. Es geht nicht nur um Anerkennung, ich bestreite das. Und ich habe Werbespot von Mercedes vor ein paar Jahren, der war sehr rassistisch. Da kommt ein Typ in Marokko, kommt so ein Mann, muss durch so einen Markt, wo die ganzen Leute verschleiert sind, viel Lärm, Hühner gegackert und so weiter, dann steigt er in ein Mercedes, die Tür klappt, sucht das die Totenstille und der Spruch dann unten drunter, willkommen zu Hause. So, was hat denn das mit Angeberei zu tun? Da geht es halt darum, dass jemand bei sich ankommen will. Das wird ja sagen, was die Werbung macht. Die Werbung sagt gerade, dass der Mercedes wäre das eigentliche Zuhause. Ja, und nämlich, weil das ist ein Auto, da kann man die Welt ausschließen, indem man die Tür zufallen lässt. Aber da geht es nicht um Angeberei, dass die Werbung viel raffiniert ist. Und da funktioniert das einfach nicht. Aber deine Psychologie ist es auch nicht. Der Job in diesem Auto, das ist so gut, da machst du die Tür zu und die Welt bleibt draußen. Dann hörst du die Hühner nämlich immer. Was hat das mit Angeberei zu tun? Da geht es um was ganz anderes. Wenn ihr da hinten diskutieren müsst, das immer darauf achten, dass es auch vordringt. Ich hab den Zwischenruf habe ich nicht hören können. Aber die Welt des Wohlstands in dem Fall. Also, das ist mein Einzelspunkt, den ich jetzt auch gebracht habe. Zum Auto. Also nicht nur die Welt der Werbung, sondern die bringt halt diese Welt des Wohlstands. Du bist nicht einer von denen da draußen, die auf dem Markt rumkaufen müssen. Jetzt bist du von denen abgekapselt in deinem schönen, nach Auto riechenden, weichen, gepolsterten, teuren Mercedes. Ja, eben, so etwas sehe ich das auch. Gut. Es geht einfach um ein faschistisches Bewusstsein, wo man im Grunde die Welt raushalten will. Das macht nichts. Ich finde, du interpretierst in so einer Werbung einfach unmäßig viel. Ich war selber Werbung, ich weiß genau, wie das funktioniert. Dann gehört es zu den Werbenden auch dazu, dass sie ein übertriebenes Bewusstsein von der Macht ihrer Branche haben. In dem Augenblick. So viel. Das Marxisten jetzt bestreiten, das ist ja vollkommen klar. Doch, ja. Na ja, gut, dann passt es ja auch. Ich wollte jetzt nochmal zu diesem. Naja, das war jetzt ja eigentlich alles gesagt. Es ist eine schöne Absurdität dieser Gesellschaft, dass in ihr die nützlichen Dinge, die man sich kauft, einen zweiten Gebrauchswert haben, nämlich den Gebrauchswert mit der Sache, die ich mir leisten kann, schmücke ich mich in dem Bild, das ich für andere abgebe. Ja, das nochmal, das ist jetzt richtig weg von der Frage, was nützt es? Sondern eine Rolex zeigt die Zeit auch nicht besser an als eine andere Uhr. Aber sie zeigt, dass ich Geld habe. Und also dieses, man drückt seinen Stand aus, man repräsentiert das, was man erreicht hat und das man was erreicht hat in dieser Konkurrenzgesellschaft und zeigt es gegenüber den armen Schluckern, die sich keine Rolex leisten können. Das ist dann ein echter Gebrauchswert dieser Ware und mit diesem Gebrauchswert wird auch eine Menge verkauft. Also mit dieser Seite des Nutzens oder für diesen Nutzen gibt es auch, ja, für diesen Nutzen geben manche Leute manches Geld aus. Also ich wage zu bezweifeln, dass einer, wenn einer viel Geld hat und dieses Auto sich anschafft, dass der dem anderen, der nichts hat, imponieren will. Das glaube ich aber nicht. Ja, mindestens seinesgleichen will er imponieren. Und der will natürlich imponieren. Aber einer, der kein Geld hat oder so, auf den trifft er ja meistens gar nicht so leicht. Und wenn übrigens, dann heißt es vor der ganzen Welt, also vor jedermann, zeige ich, ich kann mir das leisten. Das würde ich schon sagen. Es ist klar, das ist schon richtig, es ist nicht unbedingt gegenüber dem Armen, der gar nichts hat. Das ist einfach gegen der ganzen Welt, der er begegnet. Repräsentiert einer diese Position, indem er zeigt, was er für Geld, wie er mit Geld um sich werfen kann. Was ich sagen will, wohl eher zu auf die Fälschung. Also jemand kauft eine falsche Rolex bei der Zeit. Aber manchmal sind tolle Sachen, haben sie vorhin selber gesagt, war einfach angenehmer. Ja, natürlich. Aber nochmal, dass einer die Rolex fälscht, das kommt nur daher, dass die Rolex ein Statussymbol ist. Ja. Also die wirkliche Rolex. Nur dadurch kommt es her, dass es das Bedürfnis gibt, sie zu fälschen. Man muss doch nicht sagen, die Fälschung ist ein Fall von dem, was ich erzähle, und die wirkliche Rolex ist kein Fall von dem, was ich erzähle. Die Fälschung gibt es bloß, weil die wirkliche Rolex ein Fall davon ist. Und dann gibt es das Angebot, kauf ein Schein Rolex, da schaust du auch so aus wie einer, der sich das leisten kann, obwohl du das gar nicht leisten kannst. Gut, eine letzte Erinnerung an den Bereich noch. Auch sowas Absurdes, Shopping ist zum Vergnügen geworden. Diese Seite, dass die Leute es für unterhaltsam, für Genuss halten, die Beschaffung der nützlichen Dinge, ich denke mal nicht umgekehrt, also die nützlichen Dinge benutzen, das möchte man vielleicht, aber es beschaffen, da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf. Wenn man immer in die Stadt geht und was kaufen muss, das finde ich immer mehr unangenehm. Viele Leute gehen gern in die Stadt und fühlen die kleine Macht, die sie besitzen mit dem Geld, das sie in der Tasche haben, was sie sich kaufen könnten. Und suchen dann, und ja, der Kunde, dieses Bedürfnis, der Kunde, er gebietet mit seinem Geld über die Warenwelt ein Stückchen weit. Und dieses, das könnte ich mir aneignen. Diesen Genuss, den mögen die Leute. Es gibt sogar Leute, die gehen shoppen, ohne Geld zu haben. Das ist dann Windows-Shopping. So, Zusammenfassung über den ganzen Punkt. Mit all dem Quatsch, wo man nochmal daran erinnern muss, den der Konsument nicht erfunden hat. Ja, den erfinden die Werber, den erfinden die Firmen, die um seine Kaufkraft konkurrieren. Mit dem Zirkus sprechen sie die Leute aber auch was an. Und das geht auch irgendwie. Mit all dem Zirkus machen sich die Leute beim Einkauf, übrigens, ob sie Shopping mögen oder bloß die notwendigen Einkäufe schnell abwickeln, ob sie auf die Werbung reinfallen oder nicht, völlig wurscht. Mit ihrem Einkaufen können sie gar nicht umhin, sich nach der Seite des Geldausgebens zum Mittel des Kapitalumschlags zu machen. Und was immer sie sich kaufen, eins ist absolut gewährleistet. Was immer sie sich kaufen, es ist eine Ware, die mit Gewinn produziert worden ist, sonst läge sie nicht im Regal. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Also ein wichtiger Punkt, der Konsument ist das letzte Anhängsel der ganzen Wirtschaft. Er ist der unwichtigste, er wird gebraucht, schon, er soll ja sein Geld ausgeben. Aber er ist der Teil der Wirtschaft, der bloß nehmen kann, was halt gibt. Und was anders als mit seinem Geld, als es ausgeben, kann er im Grunde auch gar nicht machen. Und mit diesem lächerlichen Gedöns, dass man sich Luxus leistet, dass man sich was gönnt und. Mit all dem Zirkus kommt am Schluss eigentlich doch bloß raus, dass die große Mehrheit der Leute sich mehr oder weniger das Notwendige kauft. Und für mehr reicht es auch gar nicht. Was man heute halt so braucht, zum modernen Alltag. Und da muss man sehen, da ist vieles, was historisch irgendwann mal ein Luxus gewesen ist, ist zur Notwendigkeit geworden. Man vergleicht sich heute gern mit den Großvätern und sagt, wir haben einen Golf, der Großvater hatte nur ein Fahrrad. Und sagt, wir stehen gut da. Aber man muss mal sehen, wenn der moderne Arbeitnehmer einer ist, bei dem von dem Mobilität in einem 100-Kilometer-Umkreis verlangt ist, dann ist das Auto gar kein Luxusartikel mehr, sondern einfach eine Notwendigkeit, um sich überhaupt auf dem Arbeitsmarkt bewerben zu können. Man kann kein moderner Arbeitnehmer sein, wenn man die Mobilität nicht herbringt und ein Fahrrad, die Reichweite des Fahrrads ist definitiv zu klein. Wenn in einem modernen Haushalt Mann und Frau arbeiten, das Geld, der Lohn gar nicht mehr darauf berechnet ist, dass eine ganze Familie ernährt werden kann davon. Und so ist es heute. Wenn also beide arbeiten müssen, dann ist der Kühlschrank, der vielleicht vor 90 Jahren mal in den bourgeoisen Haushalten eingeführt worden ist, wo man die Lebensmittel frisch halten konnte. Aber inzwischen ist der Kühlschrank eine Notwendigkeit des normalen Arbeitnehmerhaushalts, denn wenn zwei Leute jeweils 8 Stunden am Tag arbeiten, kann nicht jeden Tag eingekauft werden. Dann ist es einfach ein Erfordernis des Alltags, mit diesem technischen Gerät ausgestattet zu sein. Dasselbe gilt dann für Küchenmaschinen und für viel Zeug, was halt die Haushaltsarbeit reduziert, wenn die Frau sowieso Geldverdiener sein muss. Also im Großen und Ganzen kaufen sich die Leute Wohnen, Essen, Transport, Unterhaltung und Ferien. Und sonst nichts. Im Großen und Ganzen bleibt es bei dem Notwendigen des modernen Alltags. Und all der Zirkus, was man sich alles Großartiges leistet, das sind Ideologien zum notwendigen Einkaufen. Aber nicht der Beweis, dass viel anderes als das Notwendige eingekauft wird. So, jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem, was ich erzählen wollte zu Kapital und Konsum. Ich habe noch als Nachtrag die ganze Ecke der Konsumkritik. Aber das wäre ein Nachtrag. Jetzt will ich erstmal eine Pause machen oder einen Augenblick die Luft anhalten und anbieten, sagt mal was dazu. Nicht, bis dorthin würde ich auch sagen, was unter Dienstleistungen läuft, ist erstmal überhaupt nichts anderes als alles andere. Angenommen, ein Lehrer unterrichtet Kinder in einer Schule, die als kapitalistischer Betrieb geführt wird, dann ist der Lehrer ein Arbeitnehmer des Unternehmens Schule. Dann kriegt er einen Lohn gezahlt, der muss natürlich niedriger sein, als was die Schule, wenn sie alle Gehälter bezahlt hat und alle sonstigen Unkosten bezahlt hat, als was die Schule an Schulgeld kassiert, sonst ist es kein kapitalistischer Betrieb. Und wenn der Schüler, Erwachsener oder Kind, wenn der Schüler dann die Lehrerleistung konsumiert, indem er lernt, dann ist das Wissen, das vermittelt wird, in der Weise eine Ware und dann taugt die auch, um Gewinn damit zu machen. Und wenn ein Friseur dir die Haare schneidet, dann konsumierst du auch seine Ware in dem Augenblick der Herstellung. Das ist genauso wie wenn du mit der Eisenbahn fährst. Du konsumierst das Produkt Transport in dem Moment seiner Produktion. Es entsteht keine Ware, die dann erst einmal eine Weile rumsteht, ehe sie konsumiert wird. Ja? Das ist eigentlich der ganze Unterschied der Dienstleistung zu anderen Waren. Macht aber politökonomisch gesehen keinen Unterschied. Aber wenn man das aufnehmen kann, er fragte, ob man geistige Waren reglementieren kann, um sozusagen darüber sozusagen einen Bedarf wieder zu generieren. Es nicht, ja. Ich habe beide gerade, also bei beiden wurde gerade gesagt, dass der Witz am Verkaufen ist, dass man Sachen nicht hergibt, damit die Leute dann noch mehr kaufen. Also im Grunde genommen, nach jeder Ware, die verkauft wird, muss es schon vorher ein Bedürfnis schon gegeben haben. Also das klappt, glaube ich, nicht so. Ja, wenn gibt es eine Reglementierung bei dem geistigen Zeug schon? Jetzt hat er den richtigen Namen. Ja. Das Problem des geistigen Eigentums. Ja. Da also, wenn geistiges Zeug ein Bedürfnis erfüllt, dann gilt dasselbe, was über das andere hier schon gesagt wurde. Dann hat es vielleicht eine Ware zu sein, deren Haupteigenschaften ist, dass es zum Geldvermehren taugt. Doch so hat eine notwendige Voraussetzung. Nämlich wie bei anderen Zeug auch. Es muss Eigentum sein, es muss abgehören und nur über Geld zugänglich. Das ist bei geistigem Zeug gar nicht so einfach. Da ist es nämlich nicht bloß das Geld, sondern da muss die Staatsgewalt unmittelbar auf mich zutreten und sagen, sie muss in irgendeiner Art und Weise mit technischen Vorkehrungen, mit sonst was, mit der unmittelbaren Strafprobe und dem Schadenersatz dafür sorgen, dass so ein Zeug überhaupt auch den Charakter einer Ware behalten kann, mit dem wird einfach jedem verfügbar. Ich kann nicht nämlich mit der Ware einkaufen, sofort im Heimat. Und wenn jeder irgendwo sieht, sieht Unterlagen, komme ich da auch noch hoch. Sogar wenn jeder sie nachspielen kann. Ich habe gestern die Videos haben wir es gut gemerkt, wollte doch mal uns da und spielen sie. Für den Platz der Stadion sagt noch nicht mal, das darfst du. Weil Videos bloß spielen wir zum Geld vermehren. Also muss es selbst dafür und die GEMA was bezahlen. Was, wenn du zu Hause selbst? Nein, wenn du nur für dich selbst spielst, nicht. Aber wenn du schon sonst Freunde gibst, nur Fünfer her, damit wir die Instrumente und die Verstärkeranlage bezahlen können, dann müssen wir schauen, die geben auch was abbringen. Also, das ist ein wichtiges Argument jetzt gewesen. Geistiges, also, wenn geistige Sachen zur Ware werden, dann ist die Kategorie geistiges Eigentum einschlägig. Und beim geistigen Eigentum liegt wirklich was Besonderes vor. Es liegt nämlich ein Produkt vor, das es an sich hat, dass es, so ist es beim Wissen, so ist es bei Musik, so ist es bei Software, die man so wunderbar leicht kopieren kann. Es liegt ein Produkt vor, das heißt bei Marx, das ist allgemeine Arbeit, die wenn einmal verrichtet ist, ist sie ein für alle Mal verrichtet. Das ist ein Unterschied zum Brot. Brot wird gebacken und das ist dann ein Drum, ein Ding. Und das hat entweder ich oder das hast du. Von derselben Scheibe Brot können wir nicht beide satt werden. Und wenn es weg ist, ist es weg und wir werden erst wieder satt, wenn wieder neues Brot gebacken ist. Wer das Hebelgesetz erfunden hat, hat diese Arbeit ein für alle Mal für alle Zukunft gemacht. Und der zweite und der dritte und der tausendste Benutzer des Hebelgesetzes nimmt dem ersten Benutzer nichts weg, wenn er es auch benutzt. Man kann diese Arbeitsleistung immer neu benutzen, ohne sie zu vernutzen. Anders als bei anderen Produkten. Deswegen ist diese wunderbare, allgemeine, sozusagen die allgemeine Arbeit hat quasi ja kommunistische Eigenschaften. Es passt zu ihr gar nicht, exklusiv zu sein. Denn es schädigt sie ja auch gar nicht, allgemein verfügbar zu sein. Jetzt kommt die bürgerliche Gesellschaft und sagt, aber bei uns muss auch das Nachdenken ein Geschäft sein. Und wenn es kein Geschäft ist, tut es keiner. Und damit es ein Geschäft wird, wird die Benutzung produzierten Wissens verboten, außer es wird ein Lizenzbetrag an den bezahlt, der es rauskriegen wird. Das ist das Patentrecht. Also das Patentrecht nach der Seite der technologischen, des technologischen Wissens, Softwareschutz oder eben geistiges Eigentum bei Dichtwerken und so ein Zeug. Da passt es hin. Ich finde auf der anderen Seite das Beispiel mit der Bildzeitung nicht geeignet, weil ich würde schon der These widersprechen, die Bildzeitung, die würde immer Bedürfnisse oder die würde immer einen Diskurs aufmachen und nicht zumachen. Ich sehe das mehr umgekehrt. Die Bildzeitung ist eine Zeitung, die kannst du das ganze Jahr über lesen und es ist vollkommen wurscht, welcher Tag ist. Und das Bedürfnis, das sie befriedigt, befriedigt sie immer gleich. Klatsch und Tratsch. Ja, Promis. Boris Becker hat wieder uneheliches Kind gezeugt. Oder die uneheliche Tochter von Boris Becker läuft auf Laufstegen und Boris ist der Meinung, ein Kind soll nicht mit 4 Jahren auf Laufstegen laufen. Ach komm, Orientierung. Ja, das ist schon ein unterbewusstes Bedürfnis nach Orientierung, weil die Schlagzeilen, das hat so eine Wegweiserfunktion. Wie auf der Autobahn, die geht hier ab, die geht dort ab. Das ist einfach, die Bildzeitung ist das für die meisten Leute gelöst, weil sie furchtbar orientiert sind und das, wie sie orientiert sind, in der Bildzeitung flach vorgeführt kriegen, nur genau so geht, genau wie die Bildzeitung. Also wenn, ich bin mir sehr sicher, dass die Leute bei der Bildzeitung sehr genau wissen, was sie tun, dass es nicht wurscht ist, was sie reinschreiben. Nein, man kann ja behaupten, dass es wurscht ist, dass niemand behauptet. Und das würden die Leute auch merken, wenn die Redakteure anfangen würden, irgendwas reinzuschreiben. Also das ist schon alles sehr gelenkt und die wissen ganz genau, was sie tun. Natürlich wissen sie, was sie tun. Es ist bloß die Frage, was? Und das ist nicht, biege hier ab, biege hier ab. Natürlich ist es, wenn es auf politische Themen kommt, auch eine Orientierung, das kann man ja gar nicht leugnen. Dann wird einmal auf die Managergehälter gehetzt und gesagt, so viel wie der Ackermann verdient, müsste wirklich nicht sein. Und ein anderes Mal wird gesagt, die Lokführer sollen endlich mit dem Streik aufhören, der ödet die deutsche den deutschen Bildzeitungsleser langsam. Und ein drittes Mal wird gesagt, schon wieder Gammelfleisch, wem können wir noch vertrauen? Und klar, das ist halt so geht. In der Hinsicht, die sieht auch gar nicht so furchtbar viel anders als andere Zeitungen. Aber man will doch antworten, oder nicht? Das kann doch keiner bestreiten. Die geben doch Antworten. Nein, ich sag doch, nein. Ich meine, auch als Leser will man doch Antworten haben. Als jemand, der versucht, sich irgendwie zu orientieren, das geht doch auch ein bisschen tiefer. Das soll nicht einfach nur die Schlagzeile sein. Das ist ja doch nicht die Schlagzeile, man muss Gefühl, dass dann möglicherweise etwas angesprochen ist, was eben tatsächlich tiefer gehen könnte. Das ist den Leuten ja nicht bewusst. So selbstreflektierte Leute, die werden natürlich die Bildzeitung nicht gar nicht kaufen. Das ist klar. Das ist ähnlich wie mit der Werbung. Ich glaube, man muss wirklich sehen, die Bildzeitung ist auch, die sortiert sich auch. Da gibt es den Teil der Politik, da liest der Bildzeitungsleser meinetwegen die Sache mit dem jetzt sollen die Lokführer endlich mal mit dem Streiken wieder aufhören. Und der Bildzeitungsleser ist entweder kann zu den Rechten und sagt, Recht haben sie, oder der Bildzeitungsleser sagt, die Bild, jetzt ist sie wieder auf der Seite der Bahn. Das können die auch. Und dann haben sie die Abteilung Tratsch und Klatsch und Tratsch, ja, das war nicht mehr raus. Klatsch und Tratsch, und da kann der Bildzeitungsleser in der Frühstückspause in der Firma wunderbar drüber lachen, was Bild wieder für Absonderlichkeiten aus dem Promi-Leben ausgegraben hat. Die nehmen es auch nicht anders ernst, also nicht im Sinn von, dass sie sich quasi da täuschen lassen, wie wichtig es ist. Das ist Unterhaltungsstoff für die. Und dann lesen sie die Sportmeldungen und dann können sie sagen, der VfB taugt nichts, die kriegen alle zu viel Geld und dann schießen sie immer daneben. Und, ja, dann kann man sich drüber unterhalten, weil man unterrichtet ist. Also bitte, das ist nicht mehr als das, das ist es dann aber auch. Also ich will bloß ein bisschen dafür reden, man muss sich mal vorstellen, was da wirklich drinsteht und dann nicht zu viel hineingeheimnissen, was das für total raffinierte Manipulation der Menschen wäre. Nach der Seite der Politik hin ist es, da werden sie angesprochen als Citoyens, als mitdenkende Staatsbürger, halb in Kurzform und ein bisschen primitiv. Da ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung vielleicht komplizierter, aber sie spricht auch ihre Leser als mitdenkende Staatsbürger an, nicht grundsätzlich anders. Und in der Unterhaltungsabteilung, naja, da dürfen die Leute sagen, schau nur, was alles gibt. Für mehr ist es gar nicht gut. Ich glaube, du siehst die Werbung und die jetzt dieses Beispiel mit der Bildzeitung halt hauptsächlich eben aus einer politisch-ökonomischen, aus einem politisch-ökonomischen Blickwinkel. Und ich glaube, du sprichst halt einfach mehr von der psychologischen Seite, ist nicht so dieses Problem. Und ja, deshalb glaube ich, dass du genauso recht hast, dass der einzelne Mensch da eben Orientierung sucht, ja? Was von der psychologischen Seite her ganz natürlich ist. Was jetzt aber eben nicht widerspricht deiner Analyse. Wir können nicht die Gleise so verlegen, dass man sagt, als Ökonom hast du schon recht, aber als Psychologe ist es grundverkehrt. Es gibt nur eine Welt. Aber du kannst das nicht ausblenden, wie jetzt die Bedürfnisse, die jetzt der einzelne Mensch hat, die kannst du nicht komplett ausblenden. Ganz kurz, er hat auch gesagt, analysierst du die halt anders, ja? Es wurde auch gerade gesagt, hat einen Genuss an dieser Zeitung. Das heißt, er hat ein Bedürfnis danach, naja, Boris Becker auf die Schnauze fallen zu sehen oder zu sehen, dass er halt, oder die gleichen Familienverhältnisse zu sehen, wie er sich zu Hause oder was weiß ich. Aber das heißt ja, er hat ein Bedürfnis danach von sich aus. Das heißt, die Bildzeitung gibt ihm kein Bedürfnis vor oder keine Orientierung, sondern er sucht, naja, seine Befriedigung halt darin. Also das ist schon ein Widerspruch zwischen diesen beiden. Vor allem wie der manipulative Kurs bei der Bildzeitung. Also 9 oder 99% der Bildzeitungsleser kennen den Spruch. Vater von 5 Kindern, in dem massiven Fleisch wurde Bildsprache als erstes mit dem Hackfleisch. 99% Bildleser können sich darüber beöbeln. Und sagen nicht, oh, jetzt hast du aber doch richtig manipuliert. Nein, die lesen das halt so. Naja, da haben sie wieder an erfunden, haben kein Ausdruck, hat das auch gehalten. Das ist so eine Manipulation. Also bis hin zu dem Punkt, dass sie sich großartig fühlen, eine Bildzeitung zu durchschauen. Ja. Und das ist ja natürlich das Klasse und Bestandteil des Genusses der Bildzeitung. Und vielleicht muss man noch, also erstmal man muss, oder zu dem Argument, psychologisch ist es schon okay, aber ökonomisch kann man ja meins gelten lassen. Also man ich hab, hört sich ja alles so an, als wenn die Leute die Bildzeitung lesen können, ne? Weil sie überhaupt gar nicht über ihren eigenen Verstand in die Richtung wollte ich auch. Ja, richtig. Ganz es gibt auch Leute, die Bildzeitung lesen, die wollen was, dann und dann davon fertig. Und trotzdem, da sind die Herr über alles, was sonst noch läuft. Als Malora. Also ich wollte sagen, man kann schon über die Psychologie reden. Die Psychologie eines, der quasi so Tratschgeschichten genießt. Meinetwegen, als ein Beispiel. Oder über die Psychologie eines Staatsbürgers, der jetzt auch gerne auf die Lokführer hetzt. Kann man schon drüber reden. Aber dann muss man darüber reden und ich habe nicht den Standpunkt, ich rede über Ökonomie und nicht über Psychologie, sondern ich sage, ich kann dem nicht gut folgen, wie er über Psychologie spricht. Anderer Ton, ja. Okay, ansonsten ist das mit der Manipulation, das war dein Beitrag jetzt, es ist wichtig, mit der Manipulation, das darf man sich nicht so vorstellen, dass die Leute quasi ohne zu wissen und ohne selber zu denken, von raffinierten Zeitungsideologen irgendwo hingeführt werden, wo sie gar nicht hinwollen. So unselbstständig ist der Mensch nicht, auch der Bildzeitungsleser nicht. Es ist anders. Es ist schon eine Orientierung, die da gegeben wird. Aber eine Orientierung, die funktioniert bloß auf der Basis, dass der Lesende selber schon als Staatsbürger mitdenkt. Ja, du musst schon bereit sein zu sagen, na hoffentlich klappt es mit Deutschland, hoffentlich steht Deutschland gut da. Ja, weil du das als Staatsbürger, das ist deine grundsätzliche Parteilichkeit für dieses Gemeinwesen. Wenn du den Standpunkt hast, dann kann die Zeitung dir sagen, wenn es wichtig ist, dass wir gut dastehen, dann müssen wir jetzt auf das aufpassen. Also zum Beispiel, dass der Sarkozy die Merkel mit in den Hintergrund spielt bei irgendwas. Oder dann müssen wir aufpassen, ob der George Bush die deutsche Kanzlerin auch auf seiner Privatrange höflich und dem Status Deutschlands entsprechend empfängt. Dann müssen wir darauf aufpassen. Oder wir müssen darauf aufpassen, dass die Fußballmannschaft gewinnt dort und dort. Aber die Grundorientierung muss gegeben sein, sonst verstehst du das überhaupt nicht. Und sonst lässt du dich auch nicht dazu gewinnen, Interesse zu finden an der Frage, gewinnt die Nationalmannschaft jetzt oder vergeigt sie es wieder. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Das ist meine Frage, das ist gar keine Polemik, das war gar nicht wert. Aber wenn du sagst, letztendlich ist der Mensch in der Substanz nicht manipulierbar, dann würde das ja bedeuten, wo ich ein bisschen aus, aber hängt damit unmittelbar zusammen, würde ja bedeuten, dass alle sehen, die Augen unser Reich als ihre Lebensform gewählt haben. Dass sie sehen, Augen, dass das für dich gemacht haben, dass das nicht irgendwie, weil sie aus dem Unterbewusstsein gekommen, unreflektiert, triebhaft, ja, sondern Stammhirn, ja, sondern dass sie alle genau gewusst haben, was man nicht von ferner Hand zu finden. So ist es auch. Genau so ist es. Da gibt es aber Gegenthesen. Ja, Thesen gibt es viel. Ja, die anderen Leute denken anders als Marxisten über die Wirtschaft. Aber die anderen Leute denken. Man muss streiten mit ihnen über die Auffassung, wie wir jetzt über Auffassungen streiten. Aber man dürfen nie den Standpunkt einnehmen, ich denke, und der andere operiert mit dem Kleinhirn. Deswegen, ich will es richtig ausdrücklich sagen, natürlich hat das deutsche Volk, wie sie den Hitler gewählt haben, gemeint, Deutschland ist in einer so einen schlimmen Krise, und zwar nach zwei Seiten hin, nach innen zerreißt der Klassenkampf das Land, und nach außen ist Deutschland durch den Versailler Vertrag und durch die feindliche Umwelt so geschwächt, dass aus ihm nie wieder etwas werden kann. Wir brauchen einen starken Staat, der endlich dafür sorgt, dass im Inland alle wieder ihre kapitalistische Pflicht tun und dadurch Deutschland sich dem Ausland gegenüber wieder frecher aufstellen kann. Das waren die Botschaften, die die Nazis dem Volk gesagt haben. Das steht in meinem Kampf als Programm. Das haben die auch alle laut gesagt. Und das hat eine Mehrheit des Volkes für, jawohl, das steht an, verstanden. Und es ist nicht so furchtbar viel anders, wie wenn der Schäuble heute sagt, wisst ihr, wir müssen alle furchtbar überwachen und die Bevölkerung sagt, ja, das stimmt, das steht an. Inklusive Einsatz der Bundeswehr, wie wir das alles aufbauen. Ist über Einsatz, da ist gar nicht so viel anders von den Dauerzinsen geschwollen. Da haben wir gesagt, es ist ein Kriegsergebnis zu revidieren, was damals in der Saal hieß. Noch den Krieg sind da alle furchtbar Einsatz klassifizieren können und haben auf dem Grundsatz geschworen, wo drin steht, wir müssen als erstes ein Kriegsergebnis revidieren, was heißt Deutschland freigeschaltet, wie war das? Alles mit voller Bewusstsein. Darf ich trotzdem die These wagen, dass es Dummheit in dieser Welt gibt? Natürlich. Also. Dummheit ist irrisches Urteilen, aber nicht Nicht-Urteilen. Verstehst du den Unterschied? Dummheit ist, die Leute machen eine Kalkulation auf ihren Vorteil und die stimmt gar nicht. Ja, dann kommt der Kommunist und sagt, schau mal, so geht es ja gar nicht auf, da täuscht du dich. Aber der Vorwurf ist nie, du denkst nicht und ich denke. Du täuschst dich bei der Einschätzung der Welt. Das ist schon fällig. Und das ist überhaupt der ganze Streit um Meinungen, hat den Gehalt, dass wir der Meinung sind, die meisten Leute täuschen sich in der Einschätzung, ob die Wirtschaft eigentlich für sie gemacht ist. Aber das ist richtig, die täuschen sich, das ist das Wichtige. Und übrigens, nur das bietet die rationale Basis, dass man überhaupt streiten kann, sonst muss man ja gegenmanipulieren. Sonst muss man ja der bessere Bildzeitungsmanipulator werden. Nein, es gibt eine rationale Basis für einen Streit. Jetzt sehe ich, dass das Interesse abflaut und die Abwanderung zunimmt. Jetzt erzähle ich noch schnell die Geschichte, einen letzten Abschnitt über Konsumkritik und dann ist Sense, ja. Es gibt eine intellektuelle Szene, die ist der Meinung, schlimm am Kapitalismus wäre genau dieses, dass er immer neue Bedürfnisse kreiert und die Menschen dazu verführt, immer mehr zu wollen, obwohl es doch mit viel weniger auch ging. Und so gefasst kommt am Schluss raus, die Kritik heißt, diese Produktionsweise entwickelt und befriedigt den Materialismus. Und da kann ich erstmal sagen, das ist, wenn das die Kritik ist, das ist vollkommen unvernünftig. Man kann einer Produktion nicht den Vorwurf machen, dass sie Bedürfnisse schafft und Bedürfnisse befriedigt. Das ist der rationale Zweck aller Produktion. Den Vorwurf sollte man nie machen. Wenn man einen Vorwurf machen will, vielleicht den, in dieser Gesellschaft findet ein vernünftiges Vergleichen von Arbeitsaufwand und was man haben will, nicht statt. Für die eine Leute nicht, für die eine Gruppe der Leute nicht, für die große Gruppe, die können eigentlich nie so viel verdienen, wie sie Bedürfnisse hätten, die sie gern befriedigen würden. Für die gibt es die rationale Abwägung, wie viel Aufwand für wie viel Ertrag nicht. Und für die anderen, die auf der Seite der Besitzenden stehen, die die Vermögen haben, für die anderen gibt es die Überlegung nicht, weil sie den Aufwand gar nicht treiben müssen an Arbeit, weil sie arbeiten lassen. Insofern gibt es in der Gesellschaft niemanden, der die Frage stellt, wie viel Aufwand will ich denn eigentlich treiben für wie viel Bedürfnisbefriedigung? Ja, während diejenigen, die den Aufwand treiben müssen und die Bedürfnisbefriedigung ernten, dieselben. Ich glaube, es würden sich nicht viele Leute finden, die bereit wären, ein Auto für 600.000 Euro zu bauen. Also quasi, wenn sie die Arbeit selber aufwenden müssten, um das Auto für 600.000 Euro zu bauen, da würden sich nicht viele melden. Ja, sagen wir mal, 4.000 Arbeitsstunden. Da würden sich nicht viele finden. Oder für Perserteppiche, wo man 10.000 Stunden als persisches Kind reinstecken muss. Wenn sie sich selber knüpfen müssten, gäbe es wenig Perspektive. Aber bei uns ist es halt anders. Da ist die Trennung, die einen haben das Geld, mit denen sie solchen Aufwand bezahlen können, den sie selber nicht leisten müssen. Und die anderen müssen Aufwand leisten und können damit nie so viel verdienen, dass ihre Bedürfnisse befriedigt sind. Das kann man kritisieren, das verstehe ich. Aber sagen, in dieser Gesellschaft, der Kapitalismus entwickelt die Bedürfnisse und befriedigt sie glatt und das schlimm finden, finde ich voll abseitig. Man soll auch eine Gesellschaft, die ein Produktivitätsniveau erreicht hat, das heutzutage an der Grenze der vollautomatischen Fabrik ist, man soll diese Gesellschaft nicht an der Idee eines Existenzminimums messen. Nein, stimmt, wir sind sogar im Kapitalismus, wir sind über das Nötigste hinaus. Aber zusammen, naja, das ist eigentlich schon zu viel. Ja, wozu arbeiten wir denn überhaupt? Wozu arbeitet man denn? Da ist er das daran messen, dass das Nötigste weniger wäre, als was jetzt gibt oder was jetzt in den Umkreis des normalen Konsums der normalen Leute fällt. Das ist eine blöde Kritik. Wenn es überhaupt was für sich hat, das Ganze, dann ist es immer die Seite, den Kritikern schwebt das Absurde des kapitalistischen Konsums vor. Sie sehen zum Beispiel den Schnickschnack der Mode. Sie sehen die schlechte Bedürfnisbefriedigung. Aber das kritisieren Sie nicht als Index der Armut, sondern das kritisieren sie als zu viel Reichtum in den Händen der normalen Leute. Also ich kann schon verstehen, dass ein Intellektueller, der Studienreisen liebt, einen All-Inclusive-Urlaub in einem Resort in, wie heißt es, diese Insel? Domrep. All-Inclusive-Urlaub in der Domrep, dass der da von oben runter schaut und sagt, da das ist doch keine Auslandserfahrung. Das glaube ich schon, dass es das nicht ist. Aber er sieht ja, er sieht ein Phänomen der Armut, dass die Leute sich andere Urlaube gar nicht leisten können, als das, was als Massentourismus existiert, ist die eine Hälfte. Die andere, dass sie in ihrer, sagen wir mal, in ihrer unentwickelten, ungebildeten, depravierten Existenz, was anders auch gar nicht genießen können. Viele Leute werden verloren, wenn sie aus diesem umzäunten Gelände rausgehen im Ausland. Null Fremdsprache, sich nicht auskennen, wie man mit anderen, wie man anderswo zurechtkommt. Die können was anders gar nicht genießen. Aber jetzt lesen diese kritischen Intellektuellen das nicht als doppelten Index der Armut. Mehr können sich, was anderen Urlaub können die sich gar nicht leisten und anderen Urlaub können die in ihrer Verfassung gar nicht genießen. Die lesen es nicht als Index der Armut, sondern sie lesen es als, na, wenn sie ihr Geld für das ausgeben, das können sie auch gleich noch lassen. Also das als Index, die verdienen zu viel, was haben die nach Domrep zu fliegen? Also da ist eine Konsumkritik, die das Schäbige am kapitalistischen Konsum bemerkt, aber das nicht als schäbigen Konsum, sondern als zu viel Konsum kritisiert. So, das finde ich also verkehrt. Man soll am schäbigen Konsum bemerken, wie viel Armut da drin steckt, anstatt zu sagen, das ist mir immer noch zu viel Reichtum.